Was sagst du jetzt? Kann man meinen Bauch sehen? Nein, ich denke nur noch mal drüber nach, was du vorhin gesagt hast. Was denn? Ist jetzt egal. Na, sag! Das, wo du meintest, ich entschuldige mich dafür, meintest du jetzt dich oder mich? Weil du hattest, glaube ich, auf mich gedeutet. Max! Ja? Das war vor 5 Minuten. Ja, das ist das Schlimme. Ich weiß. Und dafür unterbrichst du mich? Du ich hast dich grade, selbst unterbrochen. Ich war gerade so schön im Drive. Ich hab nur gelächelt und du hast mich dann angesprochen. Also, wenn ich ganz beniebel bin, muss ich sagen, dass ich dich nicht unterbrochen habe. Doch, dein Lächeln, dein seltsames Lächeln hat mich total aus dem Konzept gebracht, weil das macht mir immer Angst, weil du so hinten so tiefgründiger Mensch bist und ich habe immer Angst. Du sitzt so nah an der Besteckschublade, deswegen. Ist ja auch gleich immer in meiner Mimik gewesen. Das ist ganz schlimm. Hilfe, ich werde gefangen in diesem Podcast. Hol mich hier raus. Ich bin Gefangener des Podcastes. Das können wir ganz schnell ändern. Blick zum Küchenmesser. Fahrzeug. So. Ich hab einen Stift und die Feder ist immer mächtiger als das Schwert, ha? Huh? Die Feder? Ja. Wo siehst du denn da? Das ist ein Stift, das ist ein Kugelschreiber, das ist keine Feder. Ja, aber mit der Feder ist doch die Feder gemeint, mit der geschrieben wurde. Trotzdem ist das ein Kugelschreiber. Ja. Und unabhängig davon, dass mit der Schreibfeder... Und der Kugelschreiber ist mächtiger als die Feder, weil der Kugelschreiber ein weiterentwickeltes Schreibinstrument ist. Ich möchte mal den Vogel sehen, der mit Kugelschreibern fliegen kann. Also ob die Feder so viel schwächer ist als der Kugelschreiber, wage ich zu bezweifeln. Oder haben sich Flugzeugbauer bei der Konstruktion eines Flugzeugs an dem Kugelschreiber orientiert? Das sähe aber komisch aus, wenn die Flugzeuge anstelle von Flügeln riesige Kugelschreiber an der Seite hätten. Ja, aber ohne den Kugelschreiber hätten die Flugzeugbauer keine Flugzeugbauer bauen können. Na, warum das denn nicht? Es gibt doch noch andere Sachen, mit denen man schreiben kann, zum Beispiel die Feder. Was war das denn jetzt? Was für eine war das? Ich will nach Hause. Du bist schon zu Hause. Boah, das ging schnell. Willkommen nochmal zurück bei Nerd, Nerd, Nerd. Jo, herzlich zurück. Herzlich zurück. Herzlich zurück. Hier ist der Titel der Sendung. Herzlich zurück. So. Du hast die Haare schön, dabei ist alles. Herzlich zurück. Lalala. So. Ich fange mal an einfach. Okay. Ich hatte da, glaube ich, schon mal... die erste Ausgabe schon mal reviewed vor einiger Zeit. Ich weiß gar nicht, muss irgendwann Anfang des Jahres gewesen sein. Und zwar die Bit-Zombie-Reihe. Da hatte ich das erste Heft besprochen und hatte mich noch darüber beklagt, dass da einfach nicht rechtzeitig was nachkam und dass alles bis ins Unermessliche verschoben worden ist. Die anderen Ausgaben kamen dann doch relativ zügig hinterher. Und ich möchte noch mal ein paar Worte verlieren über den Rest der Serie. Ja, mein Urteil über die erste Ausgabe war ja schon relativ vernichtend. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so negativ war. Mein Urteil, glaube ich, die erste Ausgabe hat mir noch relativ viel Spaß gemacht. Ich bin mir gerade unsicher. Ich meine, du hättest nicht so negativ darüber. Nicht so negativ. Gut, wenn es nicht so negativ gewesen ist damals, dann fällt das Urteil jetzt leider dann doch relativ negativ aus. Denn die Ausgaben 16-Bit-Zombie, 32-Bit-Zombie und 64-Bit-Zombie, ich bin jetzt gerade ein bisschen zu müde, um Englisch zu reden, weil mir das auch nicht so leicht von den Lippen 64-Bit-Zombie und 16-Bit-Zombie und 32-Bit-Zombie, ne? Es hat sich nicht wirklich verbessert. Also, ich weiß es nicht. Das wäre so eine typische Geschichte gewesen. Da hätte man ein Heft machen dürfen und dann wäre es gut gewesen. Ich war allerdings über das Konzept in der ersten Ausgabe ja auch so begeistert gewesen, dass ich gesagt habe, komm, ich hole mir die anderen Ausgaben auch nochmal. Also es nutzt sich im Laufe von 4 Heften tatsächlich echt derbe ab. Da, wo die erste Ausgabe schon nicht in bunt gewesen ist, aber immerhin noch mit so, ja, so grauen Graustufen so ein bisschen Struktur und Textur bekommen hat, sind die Folge Bände leider komplett in Schwarz-Weiß, ohne irgendwelche Kontraste und Graustufen und irgendwas. Die Zeichnungen sind, ja, jetzt nicht überragend, aber okay. Ja, also die Geschichte, die erzählt wird, ist ja im Prinzip, dass dieser Zombie-Virus diese Spiel-Cartridge befällt und dann übers Internet andere Spielsysteme infiziert. Ja, also ich meine, in 16-Bit-Zombies hast du dann eben schon so die ersten Prügelspiele, die verarscht werden. In 32-Bit-Zombies geht das Ganze dann nochmal einen Schritt weiter und in 64-Bit-Zombies wird dann so eine Art Golden-Eye-Geschichte erzählt, weil Golden-Eye für ein N64, glaube ich, in Deutschland übrigens indiziert, ein sehr erfolgreiches Spiel war. Ja. Man muss ja immer vorsichtig sein mit indizierten Spielen, was man darüber sagt. Du hast halt immer noch dieses kleine Mädchen in dem Rennauto und diesen Ziller in der Hauptperson und das, was da einfach passiert, ist, ist super generisch und super blöd und es nutzt sich einfach wirklich ab. Dazu kommt im letzten Heft, ich weiß nicht, woran das liegt, zeichnet Fred Perry das Heft auf einmal selber und gibt sich dabei noch nicht mal ordentlich Mühe. Es macht einfach wirklich überhaupt gar keinen Spaß mehr im letzten Heft. Ich weiß nicht, das Heft hatte, glaube ich, Bill Hutchinson oder irgendwie heißt der Typ, die ersten drei noch gezeichnet. Ich mach mal eins auf. Mhm. David Hutchinson in dem Fall und Fred Perry hat es noch geschrieben. Die Zeichnungen von David Hutchinson sind zumindest noch okay anzugucken. Ja. Man kann es noch ganz gut sehen, dazwischen immer so ein paar Pixel-Effekte, wenn sich die Charaktere in den Videospielen befinden. Das hast du dann noch. Und jetzt zeige ich dir nochmal eben die letzte Ausgabe. Die muss ich dann mal eben erst aus der Hülle holen. Gott sei Dank habe ich die noch nicht zugemacht. So. Dann zeige ich dir mal eben den Strich von Fred Perry. Und der ist also wirklich gerade zum Ende hin. Das Papier wechselt dann auch plötzlich. Das ist auch noch. Du hast plötzlich ein ganz anderes Papier im letzten Heft. Wo ich auch gedacht habe, was ist denn hier los? Also die Zeichnung von Fred Perry selber sind dann plötzlich nur noch sehr skizzenhaft, sehr dünne Linien dazu. Das ist also fast schon eine Frechheit, was hier passiert. Auch das hier, ne, das ist also wirklich jämmerlich, was hier präsentiert wird. Also da sieht man einfach, dass da nicht mehr wirklich mit Herzblut rangegangen worden ist, sondern das wurde einfach nur noch zusammengeklatscht nach dem Motto, wir haben es angekündigt, es ist schon verspätet. Sieht aus wie ein Fancomic. Es sieht wirklich aus wie ein Fancomic und das ist echt jammerschade, weil Fred Perry hat diese Golddigger-Reihe, die ist sehr langlebig und sehr beliebt, komischerweise. Und dass man da nicht noch ein bisschen Herzblut für so eine Serie über hat. Sowieso, ich weiß es nicht, Interactive Press ist sowieso ein Verlag, der so hauptsächlich so auf irgendwelche Meme-Züge draufspringt, so nach dem Motto, Zombies sind berühmt, jetzt machen wir alles mit Zombies. Jetzt demnächst kommt irgendwie, oder kam schon Zombie-Kaiju, wo dann so Godzilla mit Zombies, wo ich auch gedacht habe, Hört ja auch mit dem Scheiß. Also von Heft zu Heft wurde ich unzufriedener mit der Serie und 64-Bit-Zombie war dann tatsächlich so, ja, die Kirsche auf dem Scheißhaufen. So muss man sich das vorstellen. Ich habe ja als Superman Unchained Ausgabe 1 bis 3. Du warst das! Ja. Du hast die Ketten losgemacht. Ketten? Du hast gerade gesagt, ich habe Superman Unchained. Oh, nein. Oh. Entschuldigung. Seufz. Ja. Also Superman Unchained ist ein Comic von DC von Scott Snyder und Jim Lee. Da haben wir, glaube ich, die erste Ausgabe davon besprochen auch, ne? Ja, schon. Podcast, ich meine ja. Ja, auf jeden Fall. Die Geschichte beginnt ja dabei, dass Superman mehrere Raumstationen stoppen muss, die aus dem All fallen. Und die achte wird dann gestoppt von mysteriösen anderen Supermenschen. Wraith. Ja, Wraith, der irgendwie für die US-Regierung arbeitet. Genau. In der zweiten Ausgabe trifft dann Superman auf die Terroristengruppe Ascension, dann auch irgendwie in diese Verschwörung um Wraith herum da mit drin steckt und auch ein weiterer Verdächtiger ist der verantwortlich sein könnte für diesen Anschlag halt aus Ausgabe 1. Mhm. Ja, man erfährt auch, dass der Vater von Lois Lane hinter Wraith steckt, dass der Teil dieser Organisation der Regierung ist. Ja. Und es treten noch andere DC-Charaktere auf. Ich glaube, Wonder Woman wird kurz erwähnt, Batman taucht wieder drin auf. Ja, es ist relativ kurz alles, also nur so ganz kurze Momente. Ja. Ne? Ja. Lois Lane und Jimmy Olsen sind dabei. Die Zeichnung von Jim Lee finde ich immer noch gut. Jim Lee ist nicht unbedingt mein Lieblings-DC-Zeichner, aber ich finde, er passt gut in das Heft, wo viel Action ist und viel Zeug in die Luft gejagt wird. Die Story ist interessant und vielschichtig. Es kommen viele Supporting-Charakter halt vor, wie schon gesagt, Batman und Wonder Woman und Lois Lane. Und für mich stellt dieses Heft einfach nochmal eine Alternative zu Geoff Johns JA dar. Halt auch, weil einige Charaktere dann noch ein bisschen anders dargestellt werden. JLA oder JL? JL. Entschuldigung. Justice League. Ja, mal, ne? Justice League. Ich vertue mich da immer noch. Ich finde, das Argument hat es ja schon mal öfter gebracht, dass das für dich so eine Art Mini-Justice League ist. Mhm. Ich finde, das ist tatsächlich ein Superman-Solo-Book. Also das ist wirklich, also dass Batman mal mit ihm in Kontakt steht und Wonder Woman hinter ihm steht, dass gesagt wird, Green Lantern trifft oder greift ein. Das sind einfach nur so Dinge, um ja ein glaubwürdiges Universum zu erschaffen, weil natürlich andere Superhelden bei einer weltbedrohenden Katastrophe natürlich auch aktiv werden. Aber dass du diese Charaktere wirklich agieren siehst, bis auf Batman, glaube ich, im ersten Heft, wo die beiden sich unterhalten. Ja. Das hast du eigentlich nicht, sondern also die zentralen Charaktere sind tatsächlich Lois Lane, Superman und Raff. Also ich würde Wonder Woman und Batman halt eben nicht als Supporting Cast bezeichnen, weil die halt so weit außerhalb der Handlung positioniert sind, dass sie eigentlich kaum irgendwie großartig zur Handlung beitragen. Ich glaube, das kann man so ordentlich sagen. Ich glaube, für die ersten drei Ausgaben hast du da noch absolut recht. Aber ich glaube, gerade Batman in späteren Ausgaben, ja, es ist halt Scott Snyder, der die Geschichte schreibt. Ja. Er hat da, glaube ich, einmal eine Kampfszene, wo er wirklich allein gegen Rafe kämpft und auch relativ prominent dann halt in Heft vorkommt. Aber das, ich meine, die Serie wird ja nur auf 9 Ausgaben kommen. Also in Amerika ist ja jetzt demnächst mal Schluss mit Superman Unchained, ja, weil Jim Lee ja auch stumpf keine Zeit hat, noch zusätzlich eine Serie zu zeichnen. Und ich glaube, im November ist auch von Paninis Seite aus Schluss mit den deutschen Ausgaben, weil da die letzte Ausgabe kommt. Und man wartet also im Prinzip nur noch auf die amerikanische Veröffentlichung, um eben auch im Deutschen die Serie zu beenden. Also da kommt nicht mehr allzu viel. Es fehlen auch, glaube ich, nur noch 2 oder 3 Hefte im Deutschen. Ne? Ich glaube, die ersten 6 sind raus im Prinzip. Ne? Das sind immer 2 Hefte pro deutsche Ausgabe. Ach so. Ja. Und ich meine also, so viel Batman kann da nicht mehr drin vorkommen, dass ich jetzt sagen würde, oder auch nicht mehr so viel Wonder Woman, dass ich sagen würde, es könnte als Alternative zu einem Justice League Comic gelten, weil wirklich Justice League ist das nicht. Ja, dann liegt es einfach halt auch dran, weil ich das ein bisschen Justice League vorziehe. Hier ist Lex Luthor halt noch ein Schurke und Batman ist noch der Grant Morrison Batman, der mal einen Plan von der Sache hat und nicht ständig am Versagen ist. Das Problem an der Sache ist wahrscheinlich, dass die Serie wirklich monatlich geplant war und parallel auch zur restlichen Kontinuität bei DC laufen sollte. Und Lex Luthor ist ja tatsächlich momentan sehr zentral in der Justice League verankert, was man ja in vielen verschiedenen Serien sieht. Und da konnte Jim Lee mit seinem etwas langsamen Veröffentlichungsrhythmus natürlich nicht mithalten. Also wie gesagt, die Serie macht mir sehr viel Spaß, die Beziehung Superman-Wealth gefällt mir sehr gut, aber das ist für mich auf keinen Fall auch nur im Ansatz ein Substitut für ein Justice League-Heft, weil dazu ist einfach ja die Fülle an Charakteren, an handelnden Charakteren, zentralen Charakteren einfach nicht groß genug, um zu sagen, okay, wenn du sagst, ich zieh's den vor, klar, ne, nur dann sei drauf gefasst, das ist bald zu Ende. Ja. Und dann musst du wieder was anderes lesen. Dann lese ich Batman Robin Rises. Das lesen wir demnächst auch nochmal. Ja, genau. Ich habe dann hier noch ein etwas älteres Comic-Heft, was euch jetzt vielleicht auf den ersten Blick gar nichts, auf den ersten Moment gar nichts sagen dürfte, nämlich Bill Morrisons Roswell, ein Grünling auf Erden, heißt das, glaube ich, im deutschen Untertitel. Und zwar stammt Roswell aus dem Ende der 90er Jahre und ist eine Serie von, wie gesagt, Bill Morrison, der federführend verantwortlich ist für die Simpsons-Comics, federführend ist für die TV-Serie Futurama und so weiter und so fort. Und der wollte sich in den späten 90er Jahren ein bisschen von den Simpsons emanzipieren und seine eigene Comic-Geschichte tatsächlich rausbringen. Und das ist eben Roswell. Die Serie wurde dann eben bei Bongo auch in den Simpsons-Heften ein bisschen promoted, also in den Heften, in den US-Heften 19 bis 22, also 4 Hefte aufeinander, gab es dann im Backup der normalen Simpsons-Hefte ebenso die ersten Roswell-Geschichten. Die sind auch hier in diesem Sammelband übrigens drin, um dem Leser halt eben die Serie ein bisschen schmackhaft zu machen. Und irgendwann, ich glaube 1997, ist man dann angefangen bei Bongo auch einzelne eigene Roswell-Hefte rauszubringen. Die Geschichte von Roswell ist ganz einfach erzählt. Ein kleiner Alien kommt vom Planeten Zut oder Sud auf die Erde durch ein Missgeschick. Also landet eben in diesem Raumschiff. Er ist, glaube ich, irgendwie Hausmeister auf dem Schiff und muss irgendwie putzen und was reparieren. Und ja, auf diesem Planeten gibt es eine Zweiklassengesellschaft. Die kleinen grünen Aliens sind im Prinzip so das Fußvolk, das Arbeitervolk, und die etwas größeren grauen Aliens sind halt die Denker, die Macher, die Piloten, also alles, alle angeseheneren Jobs sind eben von den etwas größeren grauen Aliens besetzt. Und er als kleiner grüner Alien hat eigentlich kaum eine Bedeutung in der Gesellschaft. Und er landet eben so auf der Erde in einer Kleinstadt irgendwo in New Mexico namens Roswell. Oh. Und zwar im Jahre 1947. Und man verbindet also seinen Absturz tatsächlich mit diesem Roswell-Incident. Also sein Absturz war eben dieser Absturz dieses UFOs. Und er gerät da an die Kellnerin Julianne, die ihn also ein bisschen aufnimmt. Auf den ersten Blick hat man also fast eine Story wie bei Howard the Duck. Allerdings mit einem ganz anderen Grundsetting. Du hast total abgedrückte Charaktere teilweise hier drin. Eben hier auch Jasper, diesen 40er Jahre möchte gern Cowboy und sein verstrahltes Riesenkaninchen. Klopper. Denn das Ganze spielt auch zu einer Zeit, als in Amerika eben immer mal wieder Atombomben getestet wurden. Das sieht man in dem Comic immer mal wieder auch so im Hintergrund, dass da einfach ein Atompilz hochgeht. Das wird gar nicht größer kommentiert, weil das ist in der Gegend offensichtlich einfach so. Das sind so, also Roswell, Julianne und Jasper, das sind so die drei zentralen Charaktere in dieser Serie. Die werden auch ganz toll dargestellt. Jasper ist eben so ein Frauenheld und ein bisschen tump. Das Einzige, was er halt gut kann, ist schießen und auf seinem riesigen Kaninchen rumzureiten. Daneben hast du noch Klein Schorschi. Das ist Klein Schorschi, der mit der Gasmaske. Man sieht ihn in der ganzen Comicserie nicht einmal ohne diese Gasmaske. Man weiß überhaupt nicht, wer Klein Schorschi ist. Klein Schorschi wird von der Gruppe aber immer dazu genutzt, Roswell nicht so exotisch aussehen zu lassen, weil Klein Schorschi mit seiner Gasmaske und seinem etwas beängstigenden Aussehen eben alle Blicke auf sich zieht. Aha. Der Zeichenstil, das ist dir auch schon aufgefallen, ist sehr cartoonig. Ja. Das einerseits daran liegt, weil Bill Morrison in dem Fall früher mal für Disney gearbeitet hat. Und das sieht man in seinem Zeichenstil auch noch sehr. Außerdem hat er sich ein bisschen orientiert an alten Archie-Comics und auch so ein bisschen an diesem, ja, Warner Brothers Animated-Stil. Also, ich weiß es nicht, nimm eine random Seite hier raus und es könnte aus der Folge Animaniacs kommen. Wie soll ich sagen, so dieser Mix macht's einfach. So dieses etwas Disney-hafte, also der Hase könnte aus einem Disney-Cartoon kommen, die Charaktere teilweise aus einem Archie-Comic, die ganze Dynamik aus einem alten Warner Brothers Cartoon, so wirklich Animaniacs, Tiny Toons, so die Nummer. Und dazu hast du eben diesen 40er-Jahre, 50er-Jahre-Look, die ganzen Autos und die ganze Architektur ist eben auf die 50er, 40er, 50er Jahre getrimmt, weil es eben auch in der Zeit spielt und du hast auch andauernd irgendwelche B-Movie, 50er Jahre Science-Fiction B-Movie-Klischees. Oh, ein verrückter Professor. Richtig, ein deutscher verrückter Professor namens oh Gott, ich hab jetzt, ich und Namen, das haben wir, Professor Heinrich von Wanker. Wanker, ne? Ja. Dr. Wanker. Hier hast du zum Beispiel hier so einen Specht, der ein bisschen aussieht wie Woody Woodpecker. In späteren Kapiteln auch nochmal andere Anspielung. Gelegentlich, was man öfter mal zu sehen hat, ist eben so diese relativ sexy aufgemachte Julianne. Das Ganze hat auch so ein bisschen so eine Pin-Up-Optik von diesen Pin-Up-Kalendern. Bill Morrison spielt hier tatsächlich auch so ein bisschen mit diesem ganzen Schick der 40er, 50er Jahre. Was ein bisschen nervt in der Erzählweise dieser Geschichte ist, dass Bill Morrison sich immer selber auch in diese Comics reinschreibt. Das hat zwar auch damals schon Stan Lee gemacht, indem er dann einfach in einem Fantastischen Vier-Comic auf dem Dach stand und sagte, hallo und herzlich willkommen bei einem Fantastischen Vier. Das passiert im letzten Heft. Und du sitzt da und denkst so, warum? Und das passiert hier mit Bill Morrison eben auch gelegentlich, dass er sich also selber hier reinschreibt. Was und sagt denn? Beispielsweise, ich blätter jetzt extra nach hinten, weil es da relativ prominent passiert. Genau. Hier beispielsweise, da kriegt er Besuch von Mulder und Scully. Also er zeichnet sich eben so selber. Ne? Ah. Er kriegt also im Prinzip Besuch von Mulder und Scully, die ihn dann ausfragen und er erzählt dann eben Mulder und Scully die Geschichte, die in Roswell passiert. Und das ist so die Rahmenhandlung für diese Geschichte. Und irgendwann rennen dann Mulder und Scully auch genervt weg, weil die den Scheiß nicht hören wollen, was er da erzählt. Das ist zwar ganz witzig, aber nach dem zweiten, dritten Mal, wo es dann passiert, auch nervt es ein bisschen. Weil er sich dann also in den Comics auch selber dafür entschuldigt. dass die auf die nächste Ausgabe so lange auf sich hat warten lassen. Dass es davon nur 6 Hefte und eben diese kleinen Backups gibt, liegt leider daran, dass Bill Morrison so wahnsinnig eingespannt war in der Arbeit bei Bongo, bei den Simpsons Comics so eingespannt war. Also muss es eigentlich wirklich so sagen. Deutschland ist für Bongo mit einer der größten Absatzmärkte. Die Simpsons Comics haben sich von vornherein in Deutschland am allerbesten verkauft. Und als das Material damals Ende der 90er Jahre aufgebraucht war für Dino, hat man dann kurzerhand in Amerika den Veröffentlichungsrhythmus von 2 Monaten auf 1 Monat verkürzt. Sodass man einfach mehr Material hatte, was man nach Deutschland exportieren konnte. Und das hat dazu geführt, dass Bill Morrison nicht mehr in der Lage war, regelmäßig Roswell Comics zu zeichnen und zu schreiben. Dazu kam dann eben auch seine Arbeit für die Serie Futurama, was ihn dann noch mehr eingespannt hat. Also wenn man so möchte, ist Bill Morrison der Jim Lee bei Bongo. Ja. Weil auch Bill Morrison dann nicht mehr Zeit hatte, noch weitere Comics zu malen, zu zeichnen und zu schreiben. Er hat das dann auch mit seiner Frau zusammen gemacht, Carrie Morrison, glaube ich, die ihm dann noch geholfen hat, aber auch das hat nicht mehr geholfen. Er hat dann nochmal die Hefte 5 und 6 nachgeschoben, die sind hinten dann im hinteren Teil des Sammelbandes drin. Er hat dann auch leider nicht weitererzählen können, was sehr schade ist. Denn die Geschichte wird hinten und vorne nicht zu Ende erzählt. Fäden, die vorne aufgemacht werden, werden hinten nicht mehr zusammengeknotet. Anspielungen, Charaktere, die auftreten, die ganze Story, das ist alles sehr unaufgelöst und ich würde mir wirklich wünschen, ja gut, wir sind im Jahr 2014, also fast 20 Jahre nachdem die Serie gestartet wurde, dass da nochmal was nachkommt, ist sehr unwahrscheinlich. Aber das wäre eine Serie, die wirklich das Potenzial gehabt hätte, ein großer Erfolg zu sein. Leider bleibt Bongo grundsätzlich sowieso hinter seinen Möglichkeiten zurück. Die machen nichts anderes als die Simpsons, ein bisschen SpongeBob und noch, ich glaube, 1-2 Serien von Sergio Aragones. Ansonsten läuft da bei Bongo halt einfach nichts. Und man könnte das Portfolio noch ein bisschen erweitern, indem man vielleicht wieder hingeht und Roswell fortsetzt. Aber dazu sind einfach wirklich überhaupt keine Ressourcen übrig, weil ich glaube, 3 verschiedene Simpsons-Serien, einer 3-monatigen oder 2-monatigen Serie bei Futurama, dann ein monatliches SpongeBob-Heft, was von Bongo zumindest, glaube ich, vertrieben wird und einem monatlichen Reprint-Heft von Sergio Aragones, dass da keine Ressourcen mehr übrig sind bei dem kleinen Verlag, kann ich nachvollziehen. Nur dafür ist es wirklich schade, weil das ist echt Zucker. Dazu kommt, dass ich damals, als die Serie original rauskam in Deutschland, das erste Heft gekauft habe und danach die Serie nicht weitergekauft habe. Ich weiß nicht warum, hier kamen die ersten 4 Hefte kamen raus, die anderen beiden leider nicht mehr. Und ich habe noch nie weitergelesen als das erste Heft. Vor nicht allzu langer Zeit habe ich dann im Comicshop diesen Sammelband für 2 Euro erstanden. Das ist ein Stil, also da kannst du echt nichts falsch machen mit 2 Euro. Wenn ihr das nochmal finden solltet im Internet oder irgendwas, wenn ihr mögt die Simpsons, ihr mögt den Humor von Bill Morrison, so ein bisschen Futurama, mögt den Zeichenstil von den Animaniacs und auch stört euch auch nicht daran, wenn es ein bisschen ja klischeehaft, generisch ist, im so 50er-Jahre-B-Movie-Stil, holt euch Roswell. Ganz, ganz große Empfehlung meinerseits. Trotzdem es nicht abgeschlossen ist. Letztes habe ich mir noch die Alan Davis Batman Collection geholt. Ja, weil du hast im Lotto gewonnen. Das Ding kostet 40 Euro, du bist ja bescheuert. Ich hatte Geburtstag. Oder so. Jede Menge Kohle übrig. Auf jeden Fall, da sind sehr viele Geschichten gesammelt, die gezeichnet wurden, oder praktisch alle Geschichten, die der legendäre Comiczeichner Alan Davis für Batman gezeichnet hat. Und das ist. Wer war das nicht? Ich glaube, mir hat er nicht, weil da sind eigentlich alle Geschichten, die ich von ihr, die ich von ihm kenne, drin. Ja, Batman, ja, erzähl mal weiter. Auf jeden Fall, das ist genau die Ära, in der Jason Todd gerade Robin war. Mhm. Ich glaube, kurz vor Death in the Family. Ganz kurz vorher. Ja, ganz kurz vorher. Und das war, glaube ich, gerade die Ära, wo Jason Todd so langsam, wie auch Damian Wayne, langsam sich die Fans an ihn gewöhnten und eigentlich begonnen, richtig diesen kleinen Halunken zu mögen. Ja. Und dann ein paar Momente später war er schon wieder tot. Ja. Und das merkt man auch wirklich, weil diesen Geschichten kommt Jason halt Todd halt vor. Ist halt nicht so ein kleines Arschloch, wie man ihn oft spät im Nachhinein immer dargestellt hat. In Flashbacks zu seiner Zeit als Robin sein. Er ist eigentlich eine sehr sympathische Figur. Findest du? Findest du nicht? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch nicht allzu viele Comics mit Jason Todd gelesen, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Das Einzige, was ich bisher vor diesem Band von Jason Todd gelesen hatte, war tatsächlich A Death and a Family. Und da im Prinzip mit seinem Tod anzufangen, ist vielleicht auch der falsche Punkt, einzusteigen und sich da eine Meinung rauszubilden. Deswegen war ich ganz happy, als ich realisiert habe, okay, du hast es hier mit Jason Todd zu tun. Der geht mir so auf den Geist. Oh. Mit seinen dämlichen Sprüchen, wo ich so dachte, so, hey, diese funny remarks, die waren bei Dick Grayson, waren die noch lustig, weil er immer so sagte, so, haha, und hier, ho, ho, ho, und so dieser Humor, den er dann machte, und das kam bei ihm immer nur so arrogant rüber, so, und ich muss ganz ehrlich sagen, so, ich bin ja auch kein großer Freund von Damian Wayne, das mag man in der Vergangenheit gehört haben in diesem Podcast, so wie ich ja auch kein besonders großer Fan von Batman bin, aber das ist nochmal eine ganz andere Diskussion in diesem Fall, aber Jason Todd hat mich fast noch mehr genervt als Damian. Tatsächlich. Ja, wirklich. Es ist so arrogant vorgekommen. Also, mein erster Eindruck, ich nehme das mal als ersten Eindruck für diesen Charakter, weil bis auf The Death and the Family kenne ich tatsächlich keine weiteren Batman-Comics mit Jason Todd. Ich weiß nicht, mir ist er dann nicht arrogant vorgekommen, in keinster Weise. Ist halt ein relativ kleiner Junge, ich weiß nicht, wie alt ist er da, 12? Ja, kommt hin. Höchstens 13, so. Ja, 12, 13, ja. Ja, der halt auch sehr Dick Grayson-esque da ist. Er ist. Ich glaube, was so mein erster Kontakt mit Robin, Jason Todd war diese eine Rückblende in dem Film Under the Red Hood. Ja. Und dann sieht man ihn ja, wie er reinstirbt und dem einen Gangster das Schlüsselbein bricht und Batman ihn ausschimpft nach dem Motto, er ist im Schock und bla bla bla, ja. Wir können ihn nicht mehr fragen. So dieses Ungestüme, dieses Reinpreschen, ohne dass Batman ihm sagt, so mach dies, mach das. Er hält sich später schon auch durchaus an das, was Batman ihm sagt, aber so erst nach sehr viel Training und sehr viel Schimpfe, so muss man ihm das ungefähr sagen. Also ich mochte Jason Todd hier in diesem Comic tatsächlich überhaupt nicht. Vor allem, weil ich nicht mochte, wie Batman dann auf ihn reagiert hat, nämlich sehr, sehr autoritär tatsächlich. Weil die Beziehung Dick Grayson und Batman war immer sehr freundschaftlich geprägt und immer sehr kooperativ und hier war es eigentlich eher väterlich und autoritär. Also ich kenne Batman auch eher autoritär. Hast du mal Robin Year One gelesen? Nee. Das ist halt ein Comic, da geht... Der bezieht sich so ein bisschen auf Year One auch wieder. Nenn ich Year One, sondern The Long Halloween. Das heißt, da wird ja Robin eingeführt. Sieht man ihn auch, wie er mit Dick Grayson, wie die beiden interagieren. Das ist halt auch schon relativ autoritär. Vor allen Dingen nachher, wo er mal in einer Mission dann von Two-Face sehr schwer erwischt wird und dann im Krankenhaus liegt und Batman will ihn dann auch nicht mehr als Robin haben. Muss dann halt später sich wieder beweisen, dass er halt wieder Robin sein darf. Und dadurch lernt er halt auch sehr viel. Ja, also ich meine, ich habe mir das einfach mal von dir mitgeben lassen, weil ich gucken wollte, wie Alan Davis Batman auch zeichnet, weil ich mag Alan Davis als Zeichner wahnsinnig gerne. Optisch gefällt mir das, also die Sachen, die Alan Davis dann auch gezeichnet hat. Es ist nicht alles hundertprozentig von ihm. Da sind mal ein paar Kapitel drin, die nicht mit ihm und mit seiner Hilfe gestaltet worden sind. Einfach nur, um die Storyline komplett zu machen. Mhm. Also optisch und zeichnerisch ist das wirklich komplett Zucker. Da habe ich nichts zu bemängeln. Ich fand die Geschichten jetzt nicht besonders gut oder besonders schlecht. Die einzelnen Kapitel mit Elongated Man fand ich sehr gut, die da drin sind eben auch, weil das eben die Backups waren in Detective Comics. Das Backup mit Sherlock Holmes habe ich gar nicht gelesen. Ich weiß auch gar nicht, was das da drin macht. Das ist irgendwie komplett out of order, irgendwie da mittendrin. Einfach nur so ein Backup von einem Detective Comics Heft, das auch mit drin ist. Weißt du, diese Geschichte, die dann auch von einem ganz anderen Zeichner ist, wo es nur um Sherlock Holmes geht? Genau. Ja, es ist ja irgendwie, die Geschichte kommt ja, ist ja praktisch so eine Geschichte in der Geschichte. Ja, ja, eben. Ja. Und da habe ich dann auch nicht wirklich gewusst, warum ich das jetzt auch nochmal lesen soll. Vor allem, weil ich jetzt auch nicht unbedingt jemand bin, der mit Sherlock Holmes gut klarkommt. Ich finde den Charakter halt auch, das ist so dieses Vampir-Zombie-Problem mit Sherlock Holmes, was ich damit so ein bisschen habe. Wie gesagt, diese Elongated Man, diese leider viel zu kurzen Aufrufe von Elongated Man oder Elastoman, wie er hier in Deutschland heißt. Fand ich schon ganz cool, vor allem, wenn man auch weiß, was mit dem Charakter 25 Jahre später passiert. Ja, ich fand es schade, dass diese Geschichte um den Reaper in Batman Year 2 nicht noch länger drin gewesen ist, weil ich fand den Reaper einen guten Gegenspieler. Aber am Ende ist da, glaube ich, nochmal eine relativ langgezogene Geschichte mit dem Reaper da drin. Ne? Ja, das, da wird die Geschichte irgendwie zu Ende erzählt noch. Aber irgendwie fehlt davon die Hälfte von Year 2 fehlt da irgendwie. Ja, das wurde ja später von anderen Zeichner weitergeführt. Ja. Der hat ja irgendwie nur das erste Kapitel gezeichnet und dann kam jemand anderes. Also vielleicht würde ich mir tatsächlich Batman Year 2 nochmal durchlesen tatsächlich. eben aufgrund von der Geschichte und den Reaper. Das fand ich sehr spannend tatsächlich in dem Fall. Und dann die Fortsetzung mit dem Reaper fand ich auch noch gut. Aber ich sag mal so, ich würde für dieses Buch würde ich keine 40 Euro ausgeben, weil ich fand die Zusammenstellung relativ random, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war einfach nur so ein... Ja, die, alle Geschichten, die Alan Davis mal gemacht hat. Und einfach nur so ein, im Prinzip so ein Stück Kuchen zwischen zwei Buchdeckel gepackt und das hätte man auch in einem Trade Paperback machen können, weiß ich nicht. Aber man wollte ja irgendwas Hochwertiges für 40 Euro darstellen. Ja, für einen Batman-Fan wie dich bestimmt gut, oder? Ja, hat Spaß gemacht. Lustigerweise mochte ich den Reaper gar nicht so gerne. Ist das so? Ich fand die... Da kann man mal wieder sehen, wie unterschiedlich unsere Geschmäcker sind, ne? Ist doch unfassbar. Ja, also Reaper gehört nicht zu meinen Lieblings-Batman-Gegenspielern. Der war auch sehr kurz in Tony Daniels Batman-Run. Ich weiß nicht. Wie gesagt, die Geschichten mit Scarecrow und den Joker fand ich sehr viel interessanter. Also die Scarecrow-Geschichte hat mir tatsächlich auch am besten gefallen mit. Wurde auch adaptiert in Batman TRS. Ah, okay. Ja. Es war ja ungefähr auch die Zeit, ne? Ende der 80er Jahre. Das passt ganz gut dann auch zur Serie, die, glaube ich, 89 gestartet ist schon, ne? 89, 90, irgendwie so um den Dreh, die ist relativ früh schon gestartet. Muss aber schon, also da muss es schon Tim Drake gegeben haben. Weil er trägt ja quasi das Kostüm von Tim Drake da. Ja, das ist Grayson. Ich will mich jetzt nicht auf irgendwelche Jahreszahlen. Vielleicht vertue ich mich auch mit Star Trek. Keine Ahnung. Ja. Jetzt waren wir ja, wie lange in der Sommerpause? 2,5 Monate oder so? Schon lange. Du bist ja im Kopf als ich. Das ist besser. Ja, ich habe das durchaus. Wir sind, glaube ich, im Juni oder sowas in die Sommerpause. Nee, im Anfang Mai. Mitte Mai sind wir, glaube ich, in die. Nach dem Gratis Comic-Tag. Nach dem Gratis Comic-Tag sind wir in die Sommerpause gegangen. Aber leider, auch wenn ich das manchmal möchte, hört sich da nicht die Erde aufzudrehen, sondern es geht dann weiter. Auch die Popkultur findet weiter statt und. Wir wollten jetzt noch mal eben so ein bisschen über den Kinosommer reden, den wir wahrgenommen haben. Wir sind jetzt nicht so die Kinogänger und hatten eigentlich gedacht, dass wir hier, wenn überhaupt, nur so ein bisschen die Superheldenfilme besprechen. Wir sind aber auch in Godzilla gewesen. Ja, genau, das stimmt. Auch tatsächlich am Premierentag, ne? Also am Tag vom deutschen Start, Donnerstag, ja, oder? Ja, ich glaube schon. Ja, ne? I want to talk to somebody in charge. You are not fooling anybody when you say that what happened was a natural disaster. You're lying. It was not an earthquake. It wasn't a typhoon. Because what's really happening is that you're hiding something out there. And it is going to send us back to the Stone Age. God help us all. In 1954, we awakened something. Well, there's nuclear tests in the Pacific. Not tests. They were trying to kill it. You have no idea what's coming. Can you kill it? Of man is thinking nature is in our control. And not the the other way around. Ist also auch schon jetzt ein bisschen her, also entschuldigt, wenn wir da Lügen haben. Ich glaube, die Handlung müssen wir nicht zusammenfassen, weil wirklich was passieren tut in dem Film nicht. Nee, eigentlich. Also Bryan Cranston spielt einen amerikanischen Wissenschaftler in Japan, der an so einer Atomreaktor arbeitet. Dann gibt es irgendwelche seltsamen Fluktuationen, die er für ein Zeichen hält. Alle anderen sehen da irgendwelche zufälligen Muster. Es gibt dann eine Katastrophe in dem Reaktor. Es kommt dazu, dass seine Frau stirbt. Er wird besessen. Das ganze Gebiet wird angeblich verstrahlt. Bla bla bla bla. 15 Jahre später, das Gebiet ist immer noch verstrahlt. Er ist immer noch besessen. Geht er zusammen mit seinem Sohn, der beim Militär ist, nochmal zurück nach Japan. Von Amerika aus und wir das Ganze nochmal untersuchen und auf einmal kommt ein großes fliegendes Monster aus dem Loch. Und witzigerweise ist das Gebiet gar nicht verstrahlt und Militär sind in dem Gebiet, bla bla bla. Und du hast so einen großen Käfer, der da am rumfliegen ist. So. Und es kommt, wie es kommen muss. Der Käfer fliegt weg, fliegt auf Amerika zu, dann kommt Godzilla, alles ist kaputt, Film zu Ende. Das ist so die grobe Handlung von Godzilla, oder? Ja, so kann man das ungefähr zusammenfassen. Zwischendurch kommt noch das Lied aus 2001 und ich glaube, das war dann auch Godzilla in dem Fall. Ja. Ja, die Szene, das ist tatsächlich so die in der Szene, wo die so Fallschirm springen. Aha. Und an Godzilla so vorbeifliegen, das ist tatsächlich aus 2001 die Szene, wo der Astronaut zum ersten Mal diesen Monolithen trifft. Die so. Und so sprach Zarathustra? Nein, das ist ja dieses da da. Nein, dieses Chanting, was du immer so geile Generic Chanting nennst. Aha. Das ist dieses wo die halt, genau in dieser Szene, wo die halt, aber das ist aus 2001. Da haben sich viele Leute darüber geärgert, weil 2001 natürlich auch eine sehr wichtige und eine sehr große Bedeutung hat bei vielen Leuten und das hat dieser Godzilla-Film jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber da reden wir dann gleich nochmal drüber. Wie hast du den Film noch in Erinnerung? Ist jetzt auch schon echt eine ganze Zeit her. Ich habe ihn als ziemlich unterhaltsam in Erinnerung. Mhm. Viele Leute hat, glaube ich, gestört, so diese Handlung mit dem Wissenschaftler. Mhm. Und vielleicht ist dadurch ein bisschen nachher so diese Monsterkämpfe ein bisschen kurz gekommen. Ja. Obwohl mich hat es persönlich nicht so gestört. Ich fand so die Rahmenhandlung mit dem Wissenschaftler recht gut gemacht. Mhm. Nicht unbedingt störend. Ja, und Godzilla war ziemlich cool. Ich kann zwar eigentlich sonst nicht so viel mit der Figur anfangen, aber da hat er mich eigentlich ziemlich gut unterhalten. Und so der Ausgang des Kampfes mit diesen anderen Kaiju, die da irgendwie noch einen anderen Namen bekommen. Mutos, ja. Der ist auch sehr spektakulär. Ich glaube nachher, aber ich will nicht zu viel verraten. Ja, was willst du denn verraten? Ja, wie der nachher da sein Strahl da in den Mund schießt. Ja, mein Gott, ich meine, der Film ist jetzt seit 2 Monaten oder 3 Monaten im Kino. Wer ihn jetzt nicht gesehen hat, sollte es vielleicht lassen. hast du vorher schon mal einen Godzilla-Film gesehen, einen japanischen? Nee, zuvor noch überhaupt nicht. Kennst du den schlechten amerikanischen Godzilla von Emmerich? Auch nicht, aber auch ich habe davon gehört. Ja, der ist ganz furchtbar, der ist noch schlechter als dieser. Das will einiges heißen. Also ich habe im Kino gesessen und kann mich daran erinnern, dass ich ziemlich geflasht war. Und ich habe am Ende des Films auch tatsächlich gesagt, boah, toller Film und hat mir großen Spaß gemacht. Und ich kenne also echt auch zahlreiche original japanische Godzilla-Filme. Also das sind ja nicht unbedingt original japanische Godzilla-Filme, sondern einige sind nochmal amerikanisch bearbeitet worden, um das halt in Amerika nochmal vermarkten zu können. Aber ich sage jetzt mal einfach, die original japanischen Godzilla kenne ich, also nicht alle, aber einige davon. Also direkt nach dem Kino war ich komplett geflasht, große Augen, yay! Und daran erinnere ich mich noch. Ja, also ich war, glaube ich, hell auf begeistert. Ne? Also, und je öfter ich dann auch so Reviews gehört und gelesen habe und Leute dann auch Leuten noch zugehört habe, die sich länger als 5 Minuten Gedanken über den Film gemacht haben, sind mir auch so einige Zweifel. Der Film hat etliche Schwächen. Also da müssen wir eigentlich gar nicht drüber reden. Er ist für den Moment sehr unterhaltsam, aber ich kann mich noch dran erinnern, wie du im ersten Drittel des Films ziemlich skeptisch warst. Weil das erste Drittel des Films, also gerade so die erste Szene, ist 1:1 wie die erste Szene im alten amerikanischen Godzilla-Film. Weil der amerikanische Godzilla-Film fängt genau so an. Da kommt so ein Forscherteam auf eine Insel, dann wird mit irgendwelchen Einheimischen gesprochen, dann sagt dieser Einheimische, Godzilla! und das ist genau so eine Szene. Dann wird das untersucht, dann ist in dem Fall, glaube ich, ein Schiff angegriffen worden. Ein Einheimischer hat ihn eben gesehen. In dem neuen Film ist dann eben Godzilla aus dem Loch rausgekommen, wo es irgendwie hunderte von Jahren, oder ein anderes Monster, weiß der Geier was, da eben rausgestiegen, wo es lange geschlafen hat. Und also da ist es noch sehr ähnlich, dann auch so diese sehr aufgesetzte Szene in Japan, so dieses, ach, Familienglück und bla bla bla, wo du in der ersten Sekunde weißt, okay, es dauert keine weiteren 5 Minuten mehr und das ist alles zunichte. Das ist alles auch sehr generisch. Bryan Cranston schreiben sie, glaube ich, nach 20 Minuten aus dem Film raus, weil er einfach stirbt. Und also den besten Schauspieler tatsächlich, den nutzen sie ab. Diese ganze aufgesetzte Haltung mit der nicht bescheuerten Olsen-Schwester und ihrem Mann, das ist so aufgesetzt und gewollt und so, das ist alles unnötig. Und da habe ich auch wirklich tatsächlich ausgeschaltet und habe mich wirklich nur auf die Monster-Szenen konzentriert. Und das sollte man, wenn man einen Godzilla-Film, wenn man die Godzilla-Filme aus den späten 90er Jahren oder 2000ern kennt, die haben zeigen ein ähnliches Phänomen. Gerade in Godzilla Final Wars war das, glaube ich, wo Godzilla nach und nach gegen alle möglichen Monster antritt. Und unter anderem auch gegen Zilla, das ist dann dieser 90er Jahre amerikanische Godzilla, der macht Zilla, glaube ich, innerhalb von ein paar Sekunden macht er den platt. Also das ist auch wirklich sehr exemplarisch dafür. Die haben also wirklich tolle Monsterkämpfe, teilweise auch so auf Gummiart, aber ne, die haben einfach diese tollen Monsterkämpfe und eine hanebüchene, bescheuerte Rahmenhandlung mit außerirdischen Kämpfern, die wie Super Saiyajins sind und dann Rüstung tragen und bla bla bla. Da musst du einfach den Kopf ausschalten oder vorspulen. Ich denke, das gehört zu einem Godzilla-Film dazu. Ich hätte mir gewünscht, ich habe das gerade den Namen von dem Autoren oder von dem Regisseur nicht im Kopf, der hat den Film Monsters gemacht. Monsters ist eigentlich ein Low-Budget-Monster-Film, der eine sehr interessante Story verfolgt. Ich habe den Film vor etlicher Zeit mal bei Nerd Nerd Nerd reviewed. Den Link zu dieser Review findet ihr wie gewohnt in den Shownotes. Wie so oft ist. Ja. Da geht's grob darum, dass irgendwann mal ein Komet auf die Erde gestürzt ist und damit ein außerirdisches Leben auf die Welt gekommen ist. Und es gibt eben einen Bereich in Mittelamerika, der von diesen Monstern immer überlaufen wird zur Paarungszeit. Ah ja, du redest davon schon. Geredet. Und der Film hat am Ende noch einen ganz interessanten Twist, den ich jemals gerade nicht verraten möchte, weil den Film möchte man sich wirklich insgesamt mal angucken. Und ich hatte mir eigentlich gedacht, dass der Regisseur nochmal einen ganz anderen Twist auf dieses, ja, doch schon sehr angestaubte Godzilla-Franchise packt. Und was er macht, ist einfach nur einen komplett computergenerierten alten Godzilla-Film. Mit einer hanebüchenen Rahmenhandlung. Da war ich ein bisschen enttäuscht, aber ich wollte eigentlich auch nichts anderes. Weil ich dachte, das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass wir so einen Jurassic Park-ähnlichen Emmerich-Godzilla kriegen. Und da sind wir Gott sei Dank weit von weggekommen. Ja. Der Film ist, wie gesagt, für den Moment sehr unterhaltsam, ist allerdings nicht das Meisterwerk. An Teil 2 wird schon gearbeitet. Ja, also ich könnte mir durchaus vorstellen, Teil 2 auch nochmal mit dir zu gucken. Ja. Ich war recht zufrieden mit dem Godzilla-Film, eigentlich angenehm überrascht. Also ich wäre mal gespannt, was du zu einem alten Godzilla-Film sagst. Mhm. Aber ich möchte noch nicht zu viel verraten. Vielleicht kommt's ja bald dazu, dass wir in einem gewissen Rahmen, den ich noch nicht verraten möchte, demnächst mal über alten Godzilla-Filme reden könnten. Unter Umständen vielleicht. Wir werden sehen. Nö. Das habe ich jetzt nicht gesagt. So. Ja, das war der Godzilla-Film. Und wir waren noch ein zweites Mal in diesem Sommer im Kino, nämlich in X-Men Days of Future Past. Richtig, Zukunft ist Vergangenheit. Einer der bescheuertsten deutschen Titel, die es überhaupt jemals gegeben hat, oder? What's the last thing you remember? Going to have to do for me what I once did for you. You'll need me as well. decide to end this war before it ever begins. So, I wake up in my young body and then what? Find me. Convince me of all of this. It's going to take the two of us. And where do I find you? A different path. A darker path. Logan, I was a very different man. Lead me. Guide me. Be patient with me. Patience isn't my strongest suit. I don't want your suffering. I don't want your future. Please. We need you to hope again. Da ist es relativ schwer, die Handlung zusammenzufassen, weil es passiert einfach so unfassbar viel. Irgendwo in der Zukunft hat irgendwie eine Regierungstruppe Sentinels gebaut, die die Mutanten halt aufspüren können, haben einige Mutanten in so Konzentrationslager gesteckt, ähnlich wie damals bei den Nazis, wo halt Juden und andere Gefangene eingesperrt wurden, wurden da eben die Mutanten in Lager eingesperrt. Einige von den X-Men haben das überstanden und haben das überlebt und haben so eine Art Untergrundbewegung gegründet und kämpfen gegen diese Sentinels. Und weil sie feststellen, okay, in der Vergangenheit ist irgendwas passiert, was diese schlechte Zukunft ausgelöst hat, schicken sie dann halt Wolverine zurück in die Vergangenheit, in die 70er Jahre in dem Fall. Waren das die 70er Jahre, ne? Ja, die 70er Jahre. Schicken sie ihn zurück in die Vergangenheit, wo er das verhindern soll, was zu dieser schrecklichen Zukunft halt führt. Er trifft dort auf die X-Men aus X-Men First Class, also auf den jungen Xavier, auf den jungen Magneto, auch wieder gespielt von dem gleichen Schauspieler, was ich sehr schön fand. Also wir haben auch wieder Michael Fassbender dabei und den einen, wo ich mir den Namen nicht merken kann, der halt dann auch wieder Charles Xavier spielt. Ja? Keine Ahnung. Der heißt keine Ahnung? Ist das für ein komischer Name? Seine Eltern müssen ihn gehasst haben. So, nein, Quatsch. Oh Mann, nein, dieser Spruch. Was denn? Was denn? Mann, dieser Spruch. Ja, was denn? Egal, mach weiter. Was denn? Nichts. Verstehe dich gerade nicht. Ist nicht das erste Mal, dass du das sagst. Was, keine Ahnung? Wenn ich gerade nicht den Namen von Schauspieler kenne. Ja, ach. Ach, wer ist das denn? Ich glaube jetzt. Wir machen gerade hier Dadaismus, aber pur Dadaismus. So. Ich glaube dieses Mal Jennifer Lawrence als Mystique, was ich relativ cool finde, weil damit wäre sie, glaube ich, die dritte oder vierte Schauspielerin auf der Rolle. Was? Ja, ich glaube schon. Jetzt mal gewechselt. Also ich glaube, in den ersten drei X-Men-Filmen ist es tatsächlich noch noch dieselbe Schauspielerin. Mhm. Dann hast du in X-Men First Class hast du eine andere Schauspielerin und jetzt in Days of Future Past dementsprechend Jennifer Lawrence. Was ich aber gar nicht so schlimm finde, weil Jennifer Lawrence ist in dem Film praktisch nackt. Das kann man sich angucken. Und zusammen wollen sie halt verhindern, dass, ich glaube, Mystique irgendeinen Senator erschießt. Ja, das ist dieser Erfinder von den Sentinels, was, glaube ich, hier, der von Tyrion Lannister gespielt wird. Da kommen wir gleich nochmal zu. Also der Kleinwüchsige, der dann Bolivar Trask spielt. Der im normalen Marvel-Universum nicht kleinwüchsig ist. Mhm. Aber da kommen wir dann gleich nochmal zu. Und der hat eine neue Art von Sentinels entwickelt, die halt Mutanten hat die Sentinels überhaupt erstmal entwickelt. Ja, überhaupt, ja, ich wollte es gerade sagen. Überhaupt erstmal entwickelt. Und die können halt die Mutanten orten. Also jemand, der schon mal einen X-Men-Comic gelesen hat, der weiß, was ein Sentinel ist. Da müssen wir jetzt nicht drüber reden. Wir sind hier ein Comic-Podcast und nicht die Heilsarmee. So, wir müssen euch nicht alles erklären. Mach die Wikipedia auf! So. Riesenroboter. Große Riesenroboter heute in lila. Was dann ausbricht, ist natürlich einerseits die Jagd nach Mystique, wo verhindert werden soll, dass sie halt diesen Trask erschießt. Und andererseits auch so Wolverines Bestreben, die X-Men überhaupt erstmal wieder zusammenzuführen. Die hatten sich nämlich dann nach den Ereignissen in First Class dann auch getrennt. Ja, genau, weil so viele von den Schülern in die Armee eingezogen wurden. Genau. Und ja, der Film springt also relativ oft und zeigt verschiedene X-Men, verschiedene Situationen. Und das eigentlich macht der Film vieles sehr gut. Wie gesagt, sind viele alte Gesichter mit dabei, aber auch viele neue. Aber ich weiß schon, wo ich weitermachen werde, nämlich bei Quicksilver. Ja, da wollte ich drauf hinaus. Quicksilver ist nämlich auch in dem Film. In den Comics der Sohn von Magneto und noch wem? Irgendwie. Ich weiß nicht, wer die Mutter ist, aber das ist auch, glaube ich, gar nicht so wichtig. Ja, auf jeden Fall, nachdem Wolverine die X-Men überzeugt hat, ihm zu helfen, rekrutieren sie halt Quicksilver. Der einfach bei sich zu Hause sitzt und so ein bisschen so ein Mischiefmaker ist, so ein Troublemaker. Ja. Auch seine Fähigkeiten immer so ein bisschen fürs Klauen einsetzt. Ne? Ja, und mit ihm zusammen dringen sie dann das Pentagon ein. Wobei, es gibt dann ja im Film auch eine kurze Unterhaltung zwischen Quicksilver und Magneto. Was ich ganz witzig fand, wo, ich glaube, Quicksilver sagt, du kannst Metall beeinflussen. Und er sagt, ja und? Ja, meine Mutter kannte mal einen, der das auch konnte. Und dann ist genau dieser Moment klar, okay, er ist doch sein Vater. Das fand ich schon ziemlich cool. Ja, und auf jeden Fall, die Szenen mit Quicksilver gehören so zum unterhaltsamsten im ganzen Film. Genau, diese eine Szene dann in dieser Küche, glaube ich, in dieser runden Küche, wo die da unterwegs sind, wo dann auch US-Agenten dann sind und versuchen halt die Mutanten aufzuhalten. Quicksilver geht einfach in seinen Modus und macht da einfach, also die Szene ist so grandios toll. Dazu sollte man vielleicht erklären, halt seine Superkraft ist es, dass er mega schnell rennen kann. Moment, ich krieg gerade einen Anruf, warte. Ja, ja, ja. Ich habe gehört, unsere Leser haben schon mal einen X-Men-Comic gelesen, die wissen, wer Quicksilver ist. Sicher? Ja, Gott, Quicksilver ist einer der, ich weiß nicht, ob er Gründungsmitglied, aber er ist ein langjähriges Mitglied der Avengers. So, dementsprechend gehe ich davon aus, dass man als Comic-Fan ungefähr weiß, wer Quicksilver ist. Keine Ahnung, kann ja sein, dass viele Leute, die... Ja, ja. Peter Parker ist Spider-Man. Ja, das weiß jeder. Ja, ach. Der ist ja auch in den Filmen drin, aber das ist zum Beispiel... Spoiler! Oh mein Gott, jetzt haben wir verraten. Ach, scheiße. Hör auf! Also, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ein, zwei Leute von denen, die uns zuhören, noch nicht so viele X-Men-Comics gelesen haben. Okay. Luschen! Publikumsbeschimpfung! Er meint es nicht so. Doch. Nein, ich meine das nicht so. So, ich finde die Auswahl der zukünftigen X-Men sehr interessant, weil das ist, glaube ich, im Großen und Ganzen die X-Force. Ich glaube, Blink, Warpath, wer ist da noch mit dabei? Cable nicht. Cable witzigerweise nicht. Bishop ist da. Ja, Bishop. Der ein bisschen anderes Powerset hat. Normalerweise kann Bishop ja so Energie speichern und dann ablassen und jetzt leitet der die Energie, die er aufgenommen hat, eine Knarre um. Und ich dann auch gedacht habe, ja, komm. Er ist ja ein 90s-Charakter, braucht er eine dicke Knarre. Ja, und die sieht auch so ein bisschen aus wie so eine Rob Liefeld-Knarre, ja. Tatsächlich so rund, oval irgendwie. Das fand ich auch sehr schön, tatsächlich. Ja, und dann hast du noch, ich glaube, Storm ist noch mit dabei mit kurzen Haaren, Magneto und... Kitty Pryde, wieder gespielt von Ellen Page. Sehr schön. Und natürlich dann wieder Hugh Jackman als Wolverine. Ja. Ganz klar. Und was noch ein paar Sideshow-Charaktere. Oh, da hatte ich was Lustiges gelesen. Als er in die 70er zurückversetzt wird von Kitty Pryde, da ist einmal ganz am Anfang eine Nacktszene mit ihm. Und das haben seine Kinder im Kino gesehen. Und da hatten sie sich wohl bei ihm persönlich beschwert, weil sie seinen Hintern sehen konnten. Witzigerweise, in der Szene gibt es noch was Lustiges drüber zu erzählen. Wie gesagt, Nacktszene und er steht dann ja aus dem Bett auf und man sieht zumindest seinen blanken Popo. Ja. Hugh Jackman hat für die Szene eine grüne Socke bekommen, um halt eben sein Gemächt abzudecken. Nach dem Motto, ja, falls mal was zu sehen ist, können wir das dann nochmal eben schnell wegretuschieren. Und er muss wohl andauernd diese Socke verloren haben bei den Dreharbeiten. Also, wo ich dann auch gedacht habe, okay, das ist eine Anekdote. Also, jetzt habt ihr auch eine Anekdote über den kleinen Wolverine von Hugh Jackman gehört. Ist ja auch nicht schlecht. Gut. Ja, Hugh Jackman macht einen tollen Job. Ich finde, Alan Page ein bisschen untergenutzt, also hätte man mehr benutzen können. Da kommen wir dann aber auch gleich nochmal zu, wenn es um die Comicvorlage geht. Genau. Da gehe ich dann nochmal näher auf Kitty Pryde und Alan Page ein. Quicksilver, ein großes Highlight in dem Film, wird zum Ende hin leider auch zu wenig benutzt, weil ich mir vorstellen kann, der wäre sowas wie eine Deus Ex Machina gewesen. Ja. Ich meine, hinterher haben sie ihn ja nochmal rausgeholt und dachte, ja, komm, hier bin ich nochmal, ich mach noch was. Aber dann hätte man, dann wäre es vielleicht, wäre die Lösung zu einfach gewesen. Magneto ist hammergeil. Der geht einfach irgendwann los, nimmt sich so ein Stadion und stimmt das einfach irgendwo drüber. Und also kongenial von Michael Fassbender gespielt. Ich bin so ein Michael Fassbender Groupie geworden inzwischen. Inglourious Basterds ist ja super. Also spielt er eben auch einen englischen Doppelagenten, der dann für die Queen oder für halt eben die britische Armee dann da in Deutschland unterwegs ist. Er ist, glaube ich, kein deutscher Muttersprachler, aber seine Mutter, meine ich, wäre Deutsche. Oder sein Vater, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Aber er hat eben deutsche Wurzeln, spricht auch relativ gut Deutsch. Mhm. Auch in dem Film natürlich mit einem starken Akzent. Er erklärt es in dem Film, in Glorious Bastards, erklärt das damit, dass er vom Pitz-Palü kommt. Dass er deswegen so komisch redet. Aber ist halt, glaube ich, Brite. Und Michael Fassbender, also wann immer ich ihn wieder sehe in irgendwelchen Filmen, fantastisch. Ich liebe Michael Fassbender. Also inzwischen wirklich so mit einer von meinen Lieblingsschauspielern tatsächlich geworden. Also für die Rolle von Magneto, vom jungen Magneto. Auf alter Seite hast du wieder Ian McKellen, hast du wieder Patrick Stewart, die alten Leute. Storm hat noch eine kleine Rolle, also Halle Berry gekriegt. Wolverine wieder sehr zentral als Hugh Jackman, weil manchmal habe ich das Gefühl, dass Marvel, wir hatten ja mal über Cash-Cows geredet in der Vergangenheit, dass Marvel wirklich drei Cash-Cows hat. Wolverine, Deadpool und Wolverine. Und dementsprechend das natürlich auch in den Filmen ausnutzt. Und natürlich auch so diesen Hype, der um Hugh Jackman entstanden ist. Also ich fand den Film, ich habe da im Kino gesessen, ich fand den Film einfach nur geil. Ich kann da nichts anderes zu sagen. Ich habe mich also von den Nicht-Marvel-Superhelden-Filmen ist das definitiv mein Lieblingsfilm. Also aus der ganzen X-Men-Reihe sowieso. Da ist, da war es vorher First Class tatsächlich, der hatte dann den, ich glaube, zweiten X-Men dann abgelöst, nachdem ich First Class gesehen hatte. Und jetzt hat Days of Future Past einfach tatsächlich First Class abgelöst. Gut, ja, also mich hat der Film auch gut unterhalten. Worauf ich mich besonders freue tatsächlich ist Teil 3. Die Fortsetzung dann davon, ne? Weil es gibt ja immer diese Abspannsequenz dann ganz am Ende noch. Wo wir wieder mal zu früh aus dem Kino rausgegangen sind. Ja, leider. Aber wir haben ihn ja bei YouTube dann nachgeholt. Ja, und da wird Apocalypse angekündigt. Richtig, er spielt Tetris. Und so viel darf man auch verraten, am Ende von Days of Future Past wird die ganze Timeline der X-Men-Filme ziemlich zerwurbelt und einige Charaktere kommen zurück und das wird auch ziemlich spannend zu sehen, welche X-Men dann in Teil 3 vorkommen. Also ich habe gehört, von den alten Schauspielern keiner. Die haben die Figuren halt zurückgeholt, eben weil Rogue in den ersten drei Teilen eine sehr beliebte Figur gewesen ist. Haben sie nochmal gezeigt. Die haben Phoenix nochmal, also Jean Grey nochmal gezeigt. Cyclops haben sie zurückgeholt. Einfach nur, um nochmal zu zeigen, so jetzt haben wir hier die alte Gang wieder zusammen. Ich glaube, das Produktionsteam hat schon verlauten lassen, dass von den alten Charakteren in den nächsten Filmen, es werden ja noch ein paar mehr, dann tatsächlich keiner mehr vorhanden sein wird. Dass man also jetzt wirklich komplett mit dem neuen Cast weiterarbeitet. Man geht jetzt mit Apocalypse, glaube ich, auch in die 80er Jahre dann vom Handlungsort. Und ich finde das konsequent, dass man wirklich sagt, so jetzt haben wir die alten Recken auch über 3-4 Filme gehabt. Und irgendwann wird es auch tatsächlich mal Zeit, dass man vielleicht mal jemand anderen castet als Hugh Jackman. Weil wenn man sich den ersten X-Men-Film anguckt und der spielt ja etliche Jahre nach, also in der zeitlichen Chronologie, wenn wir gehen jetzt von der Filmchronologie aus, etliche Jahre nach dem ersten Wolverine-Film. Und dazwischen lagen, glaube ich, fast 10 Jahre. Oder ja, so schon etliche Jahre zwischen Teil 1 von den X-Men und dem ersten Wolverine-Film. Und der ist dazwischen einfach super gealtert. Und jetzt gehen wir mal einfach in die Zukunft und gucken, welche Filme uns dann auch bevorstehen. Man will ja unbedingt einen X-Force-Film machen. Na, man wäre schön blöd, wenn man Wolverine nicht mit reinnehmen würde. Wie alt soll der dann sein? Ne? Was ich gehört habe, noch, dass Nightcrawler zurückkommen soll. Mhm, habe ich auch gehört. Dann vom gleichen Schauspieler oder dann auch wieder ein anderer? Ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass es ein neuer Schauspieler wird, weil du hattest Nightcrawler. War der in 2 und 3? Ich glaube ja, ne? Auf 2 ist er auf jeden Fall. Der 2 ist er auf jeden Fall sehr prominent, ja. Ja, und in Teil 3 weiß ich nicht. Also ich kann mir gut vorstellen, dass er tatsächlich neu besetzt wird, ja. Finde ich nicht schlecht. Finde ich auch nicht schlimm. Bin ich gespannt. Weil ich fand den Schauspieler, der ihn gespielt hat, jetzt auch nicht so bombengut. Ja. Also der hat jetzt nicht so brilliert. Ich meine, Nightcrawler, ich habe das, glaube ich, an anderer Stelle schon mal gesagt, ist mein Lieblingsmutant bei den X-Men. Mhm. Da fände ich es schon gut, wenn sie mal einen anderen Schauspieler nehmen, um das mal auszuprobieren. Ich meine, wenn man Mystique so oft neu besetzt und die haben sie ja im Prinzip auch nur blau angemalt. So what? Dann können sie auch ihren Sohn neu besetzen in dem Fall. Ups, Spoiler! Gut, dann möchte ich nochmal auf die Comic-Vorlage eingehen. Das ist nämlich eine Storyline aus dem Jahre 1981, 80 alt. Ja, auf jeden Fall. Also relativ früh 80er Jahre, sage ich jetzt mal, also zum Beginn der 80er Jahre. Das waren bloß 2 Hefte. Und als ich gehört habe, hey, die wollen Days of Future Past verfilmen, habe ich gedacht, wie wollt ihr diese 44 Seiten oder 46 Seiten, wie wollt ihr das zu einem ganzen Kinofilm machen? Und das ist relativ gut gelungen, indem man einfach hingegangen ist und Sachen angepasst hat. Mhm. Gut, über diese Hugh Jackman-Sache haben wir eben geredet. In der Comicserie ist es nämlich tatsächlich Kitty Pryde, genau, die von Rachel Gray in dem Fall zurückgeschickt wird. Rachel Gray ist eine von den zahlreichen Töchtern von Jean Grey und Scott Summers. Da gibt es in vielen verschiedenen Zeitebenen viele verschiedene Nachkommen. Sie wurde in dem Fall von Rachel Gray zurück in die Vergangenheit geschickt und ist da sozusagen auch so der Motor hinter dieser ganzen weiteren Bewegung in dem Film, in dem Comic besser gesagt. Und viele verschiedene andere Dinge sind auch in der Comicvorlage anders. Einige Sachen wurden hinzugefügt. In meinen Augen sind die Änderungen aber zum Positiven gemacht worden. Ja, ich hätte mir auch gewünscht, dass Ellen Page mehr benutzt wird, weil ich mag auch Ellen Page sehr gerne. Nein, also Juno ist tatsächlich mit einer meiner Lieblingsfilme. Ich hätte mir wirklich gewünscht, sie häufiger zu sehen, aber innerhalb dieser Filmkontinuität und dass man natürlich irgendwen haben muss, so jemanden, so Wolverine ist eben auch in den Filmen tatsächlich somit die beliebteste Figur. Ja, könntest du dir vorstellen, dass die im nächsten Film auch nochmal vorkommt? Ellen Page? Ja. Nee. Nein. Weil ja auch wirklich gesagt wurde, man geht mit dem alten Cast jetzt, mit dem alten Cast hat man jetzt abgeschlossen, ja, und man geht mit einem neuen Cast vorwärts. Ich kann mir nicht vorstellen, selbst wenn man hingehen sollte und Kitty Pryde in das Team der nächsten Runde von X-Men aufnimmt, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass man Ellen Page dann zum dritten Mal einsetzt. Hm. Ich kann mir echt nicht vorstellen, dass man Ellen Page schon nochmal besetzen würde. Weil sie verliert auch mit den Jahren so ein bisschen dieses Jugendliche, was sie hat. Sie wird ja auch älter. Ja, genau, die ist ja wesentlich älter, als sie aussieht. So hast du Inception gesehen? Nee, habe ich noch nicht. Da wirkt sie sehr jugendlich. Ja. Ne, aber sie ist halt schon wesentlich erwachsener, als sie eigentlich wirkt. Und da gab es ja auch die Kontroverse, dass sie als Vorbild für einen Charakter in diesem Videospiel The Last of Us genommen wurde. Und das ist ja eine 14-Jährige. Andere Unterschiede, wie gesagt, es ist wesentlich kürzer. Großer Unterschied ist natürlich Bolivar Trask, der hier gespielt wird. Hast du den Namen von dem Schauspieler gerade parat? Nee, habe ich leider nicht. Wie ist der Tyrion? War das? Tyrion Lannister. Genau, aus Game of Thrones. Der Schauspieler ist kleinwüchsig. Ja. Und es gibt manchmal so ein bisschen Kontroversen darüber, ob man jetzt noch kleinwüchsig sagen darf oder nicht. Ja, sagt kleinwüchsig, passt schon. Es gibt dafür einen ärztlichen Fachbegriff, den ich mir jetzt gerade nicht gemerkt habe. Das ist irgendwas mit keine Ahnung, Somi, bla bla bla. Sagt ruhig kleinwüchsig, das ist politisch auch noch korrekt. Also er ist ein Kleinwüchsiger und das wird weder von den anderen Rollen, also von den anderen Menschen in dem Raum jemals thematisiert, noch habe ich den Eindruck, dass es irgendwie nachteilig ist. Ich meine, du hast oft halt Kameraeinstellungen, dass er am Schreibtisch sitzt und die Leute ihm dann gegenüberstehen. Oft stehen Leute ihm gegenüber und gucken runter. Und trotzdem hast du Einstellungen wirklich auf seine Augenhöhe. Mhm. Kameraeinstellungen auf seine Augenhöhe. Und er spielt, also das klingt jetzt auch wieder ein bisschen komisch formuliert, aber er spielt diese Rolle wie ein Großer. Es fällt nicht in einer Sekunde negativ oder positiv oder irgendwie so in your face, ja, dieser Mensch ist kleinwüchsig. Also er spielt wirklich, es fällt überhaupt nicht auf. Das ist auch echt super gut, vor allen Dingen, da es in den 70ern spielt. Es ist, genau. Dass sie es da nicht thematisieren. Und es ist eine wahnsinnige Leistung des Drehbuchschreibers dann, beziehungsweise nicht mal, weil er geht ja nicht drauf ein, aber dann auch wirklich nicht irgendwie mit dem Finger drauf zu zeigen, guck mal da, Bolivar Trask. Eine gute Entscheidung. Das ist eine wahnsinnig gute Entscheidung gewesen. Es kommt wahnsinnig natürlich rüber. Und mir ist auch wirklich hinterher erst wirklich bewusst aufgefallen, Moment, da gibt's eben diesen Unterschied. Bolivar Trask ist in den Comics halt nicht kleinwüchsig. Nee. Ne? Das ist ja auch eine wichtige Rolle im X-Men-Universum oder auch im Marvel-Universum grundsätzlich. Ne? Und den dann auch wirklich mutig mit einem kleinwüchsigen zu besetzen, der einfach schauspielern kann, wo es einfach nicht drauf ankommt, ob er groß, klein oder blablabla ist, weil der rockt diese Rolle so geil weg. Vielleicht kommen wir mal irgendwann an einen Punkt, wo wir noch nicht einmal mehr über sowas reden müssen. Wo wir nicht nochmal wirklich nochmal darauf hinweisen müssen, ja, da ist ein Kleinwüchsiger in der Rolle von einem normalwüchsigen oder normalgewachsenen Menschen. Vielleicht kommen wir irgendwann darauf hin, wo wir sagen können, der Schauspieler von Game of Thrones spielt diese Rolle, er spielt sie gut, wo wir noch nicht mal extra darauf hinweisen müssen, er ist kleinwüchsig. Vielleicht kommen wir nochmal dahin. Aber wo wir schon mal da sind, dass ein Kleinwüchsiger eine Rolle spielen kann von einem normalgewachsenen Menschen, und das noch nicht mal negativ auffällt in dem Film selber oder bei den Rollen, da sind wir schon weit gekommen. Wenn es jetzt noch klappt, dass der Johnny Storm im nächsten Fantastischen Vier-Film schwarz ist und das kommt gut rüber, dann haben wir es schon weit gebracht in Hollywood. Jo, Toleranz. Yay! Yay, Toleranz. Und alle so yay. Oder Akzeptanz. Akzeptanz, Toleranz, ist irgendwas dazwischen. Ja. Gut, in der Zukunft haben wir noch vor uns den X-Force-Film. Bin gespannt, wie die da mit der Teambesetzung hingehen. Wenn sie damit reinnehmen, da gibt's deutliche Wünsche, wirklich hinzugehen, ganz an den Anfang mit Domino und Longshot oder ähnlichen Figuren hinzugehen. Man hat auch daran gedacht, schon spätere Rollen einzuführen, also so Leute wie Deadpool, Wolverine und sowas. Ja. Muss man nochmal gucken. Für Deadpool ist der Weg ja jetzt frei. Für Deadpool ist der Weg frei. Ryan Reynolds redet regelmäßig darüber, dass dieser Deadpool-Film kommen soll. Auch ich hatte auch schon mal irgendwas über einen Trailer gesehen im Internet, aber der war schon irgendwie runter. Hm, ganz komisch. Ja, ich habe jetzt auch leider nicht mehr im Kopf, was auf der Comic-Con dazu gesagt wurde. Ich glaube, da ist auch nicht wirklich was zum Thema X-Men und Fox gesagt worden, weil die eigentlich alles schon mehr oder weniger preisgegeben haben über ihre Filme. Mhm. Gespannt bin ich, wie man einen Deadpool-Film tatsächlich aufziehen kann, weil wenn der nicht brutal wird, weiß ich nicht, ob das dann noch so gut wirkt. Ein PG-13 Deadpool will ich mir nicht angucken. Nee. Das Kindergeburtstag mit Deadpool, habe ich keinen Bock drauf. Also ich möchte wirklich R-rated, macht einfach, geht auf R-rated, läuft da halt nicht überall, kriegt da halt nicht die Kohle mit an. Macht wenigstens einen vernünftigen Deadpool-Film, oder? Ja, doch. Ja, vielleicht kann man es ja ungefähr auf dem Level von Wolverine Origins lassen, so. Würde dir das reichen? Glaub schon. Du hast ja auch schon mal den einen oder anderen Deadpool-Comic gelesen. Deadpool ist jetzt so ein Charakter, der mich nicht mehr so sehr fesselt, irgendwie. Ja. Der ganze Humor von Deadpool nach einer Zeit hing er mir ein bisschen aus dem Hals raus. Ich bin gespannt. Ich würde es mir auch wirklich wünschen, dass Ryan Reynolds die Rolle spielt, weil er hat einen guten Wade Wilson gespielt. Was er danach gespielt hat, weiß ich nicht, weil das war kein Deadpool, das war irgendwas anderes, aber naja, mein Gott. Das war Pool. Das war Weird Pool oder Schnippelpool, Schlachterpool, Nähpool, keine Ahnung. Ich kann mich noch eine halbe Stunde weiterquälen, ich habe kein gutes Wortspiel, tut mir leid. Und dann einfach mal abwarten. Ich denke, die sollten einfach Gemach machen, nicht so viel aufeinander. Die haben jetzt zig Pläne, wollen das X-Men-Franchise noch so richtig ausreizen. Im Gegensatz zu anderen lizenzierten Franchises kommen dabei ja zumindest gute Filme raus, die man sich auch angucken so kann. Bei Spider-Man habe ich das Gefühl, die übertreiben es halt einfach. Jetzt als nächstes dieses Sinister Six-Film. Danach irgendwann 2018 oder sowas erst der nächste Spider-Man. Das zieht sich also noch ein bisschen hin mit Spider-Man. Wo ich dann auch manchmal denke, so, komm, lass das bitte sterben, gib Spider-Man zurück an Marvel, die wissen, was damit zu machen ist. Gott sei Dank kriegt Fox das gut hin mit den X-Men-Filmen. Gott sei Dank. Und dann sollen sie auch weitermachen. Marvel interessiert es eh nicht, von daher. Gut. Okay. Hast du noch was zu sagen? Ne, ich glaube, ich habe alles gesagt. Wir freuen uns auf den nächsten X-Men-Film. X-Men Apocalypse heißt der, glaube ich, ne? Ja, genau, X-Men Apocalypse. Genau, wir freuen uns da drauf. Ich glaube, das könnte nochmal ganz spannend werden. Gut, dann schalten wir auch hier heute wieder zurück in die angeschlossenen Irrenanstalten. Auf Wiedersehen. Jo. Green Cat. Green Cat. Green Cat. Green Cat. Green Cat. Green Cat. We'll be right back. und jetzt ist noch jemand Neues bei uns, beziehungsweise jemand Neues Altes, Tobi. Hi. Kennen wir schon aus, in welchen Sendungen war Tobi alles? Omas von der Müllkippe 1 bis 3, die Rückkehr des schneckenfeuchten Rächers und ja, das dürfte ungefähr die Folgen sein, wo Tobi dabei gewesen ist. Ja. Genau, wo du jetzt sagst, der Rächer da. Der schneckenfeuchte ist. Rächer. Das war mein größter Hit. Ja, genau, Captain America 2. Ich glaube, da war Tobi doch zum ersten Mal dabei. Das war aber nicht der schneckenfeuchte Rächer. Nee. Das war Omas von der Müllhalde. Nee, das war der Patriot mit dem riesigen Schild. Jurassic Park? So, Tobi hat den Witz umgebracht. Ja, okay. Das ist meine Hauptberufung. Aber wir sind zumindest schon mal bei Marvel, weil wir waren vor kurzem im Kino und haben Guardians of the Galaxy geguckt. I come from Earth, a planet of outlaws. My name is Peter Quill. There's one other name you might know me by. Star-Lord. Who? Well, Star-Lord, man. Legendary outlaw. Guys? Forget it. So here we are. A thief. Two thugs. An assassin. And a maniac. But we're not gonna stand by as evil wipes out the galaxy. I guess we're stuck together. Partners. Are you telling me the fate of 12 billion people is in the hands of these criminals? Oh. Yeah. I look around, you know what I see? Losers. But life's giving us a chance. To do what? Something good? Something bad? A bit of both. Oh, what the hell? I don't got that long a lifespan anyway. Like me, except me. They call themselves the Guardians of the Galaxy. This might not be the best idea. Der war super. Dem schließe ich mich ja auf jeden Fall an. Steffen, wie fandest du den Film ungefähr? Also ich schließe mich dem auf jeden Fall auch an. Ja gut, fangen wir mal an, ein bisschen was über die Handlung des Films zu sagen. Ja, das darfst du ja wieder machen. Ja, das ist traditionell meine Rolle. Also die Hauptperson bei Guardians of the Galaxy ist Peter Quill. Der wird als Kind von dem Alien Yondu entführt und dann zu einem Ravager ausgebildet. Das ist so eine Art Weltraumautor. Dann bekommt er eines Tages den Auftrag, den Orb aus einer Ruine zu bergen, ist so ein altes Artefakt. Allerdings kommt Peter dann auf die Idee, das selber loszuwerden und zu verkaufen. Und deshalb setzt Yondu auf ihn Kopfgeld an. Und dadurch trifft er halt diverse andere Outlaws, mit denen er später aus dem Gefängnis ausbrechen muss. Und dann wird er noch in einer riesen Weltraumintrige involviert und trifft diverse, ja, mehrere Schurken und trifft dann auf Thanos aus dem ersten Avengers-Film. Den hat man da im Abspann gesehen. Und dann den neuen Schurken Ronan der Ankläger. Ronan der Accuser, also known as. Mhm. Den Tobi ja witzigerweise vorher schon kannte. Erzähl mal. Auf ProSieben Max lief eine Zeit lang die TV-Serie X-Men. Die war so gezeichnet ähnlich wie Martin Mixtree. Du meinst, glaube ich, nicht X-Men, du meinst Fantastic Four. Ja, genau. Ich fang mal vorne an. So. Das ist ein guter Vorschlag. Ja, ich habe auf ProSiebenMax eine TV-Serie gesehen, und zwar Fantastic Four. Gezeichnet ähnlich wie Martin Mystery. Was daher kommen könnte, ich laufe mal durch den Raum, weil ich was holen muss, weil das auch vom Marathon produziert ist, von einer französischen Animationsfilmschmiede. Genau. Mhm. Und das war nämlich exakt die Folge, wo dann die menschliche Fackel von Ronin angeklagt wurde. Ne? Ja, und dann sind am Ende der Rest der Fantastic Four dazugekommen. Und dann gab es noch ein paar Kloppereien. Ich habe die Serie auch mal gesehen und die ist mir damals schon ziemlich scheiße vorgekommen. Ich kann mich nur daran erinnern, dass am Ende der Folge dann irgendwie das Ding den Wagen von der menschlichen Fackel pink angemalt hat. Diese Folge, also diese Sendung ist also tatsächlich immer darauf hinausgelaufen, dass also mein Johnny Storm und Ben Grimm, die haben sich in den Comics immer schon sehr behagt. Das ist eigentlich Tradition auch. Aber da haben sie es einfach komplett übertrieben. Das ist also fast schon eine Comedy-Sendung. Und selbst die ernsten Momente sind so goofy und zwanghaft lustig. Die ganze Serie macht keinen Spaß. Also diese neue Fantastic Four-Serie mit diesem quasi Anime-Look, die ist ganz gruselig. Aber die vorherige TV-Serie aus den 90ern ist sie halt sehr nah an den Comics. Und das ist das, was bewundernswert daran ist. Dass man so scheiße und trotzdem so nah am Originalmaterial sein kann. Gut, wie geht's dann weiter in dem Film? Oder war es das schon? Ja, das war meine kurze Zusammenfassung der Filmhandlung. Ja, das war überrascht kurz. Normalerweise säßen wir jetzt hier noch. Ja, du willst doch normalerweise immer, dass ich es kürzer mache. Ja, normalerweise kriegst du auch nur 5 Sätze. Das hatten wir jetzt einmal gemacht. 6. Wir wollten jetzt als nächstes eigentlich näher auf die Charaktere eingehen, wenn ich mich richtig erinnere. Richtig, auf die Figuren des Films. Das habe ich hier auch stehen. Mhm. Ich weiß nicht, habt ihr ein... Wir gehen mal absichtlich ganz zuletzt auf Rocket Raccoon ein, weil ich glaube, da wollen alle drüber reden, oder? Mm. Auch zu Recht. Ich weiß nicht, Tobi, wer ist dir da besonders aufgefallen? Oder möchtest du moderieren? Eigentlich sollte ich erst moderieren, aber ja, okay, Tobi, erzähl. Wer hat dir am besten gefallen? Was ist denn heute los? Kann ich moderieren? Ich fand gut besonders gut. Das reimt sich. Ja, auch schon aufgefallen. Jetzt. Ich fand Groot gut. Scheiße. So wird das kein. Ich krieg's gar nicht raus. Mach mal zuerst, Steffen. Ich hab's gleich raus. Also ich fand Groot gut. Mir hat Groot ganz besonders gut gefallen. Mhm. Dass ich daran, dass immer wenn er gefragt wurde, wusste ich, was kommt. Ein Groot. Ich fand das lustig, auch wenn das... Tatsächlich ein sehr abgelutschter Witz dann irgendwann ist, so immer sagt er, I'm Groot. Ich fand es trotzdem immer wieder lustig. Aber das war so dieses, ich fand es deswegen so lustig, weil es war genauso wie damals bei South Park. Immer wenn alle haben was gesagt und dann kam Kenny. Ja, genau, Kenny, alle haben gelacht und keiner wusste, was los war. Und so ungefähr war das in dem Film aber auch. Also gerade, ich glaube, Rocket war der Einzige, der ihn verstanden hat, weil die beiden eben auch schon so lange Beziehung hatten. Also eine freundschaftliche Beziehung eben. Und die haben sich ganz normal unterhalten und I'm Groot. Ja, und dann wusste er sofort, was gemeint war. Also, man hat ja trotzdem irgendwie erfahren, was er gesagt hat in so einer Situation. Und das war schon, verstanden hat man ihn dann im Endeffekt schon. Gut fand ich auch, dass Batista tatsächlich eine Rolle hatte. Ich kenne ihn vorher nur aus dem World Wrestling Entertainment, kurz WWE. Ja. Weil ich das eine Zeit lang verfolgt habe, die ist dann SmackDown und Raw. Und SmackDown. Da war er auch ein sehr erfolgreicher Wrestler. Ich habe jetzt in den Einkommen reingeguckt, irgendwie wirkte Batista etwas zu stämmig tatsächlich oder zu stämmig dafür, für die Rolle. Ich meine, wenn du dir den allerersten Drax anguckst, der ist total schmal und spitzgesichtig und dann haben sie Drax über die Jahre danach immer weiter aufgepumpt und der aktuelle Drax, der ist einfach auch wirklich eine tolle Kampfmaschine. Und ich fand, also man hätte vielleicht noch, weiß ich nicht, Dwayne The Rock Johnson nehmen können. Und der ist ja nun bei DC anderweitig irgendwie unter Vertrag. Der soll ja, glaube ich, Black Adam spielen, haben sie, glaube ich, gesagt. Ne? Ja, genau. Black Adam. Bei Max and Justice League Film, wenn ich das richtig verstanden habe. Bei Shazam. Es gibt einen Shazam-Film. Bei Shazam direkt. Ich dachte bei der Justice League. Ah, okay. Ja, der Shazam-Film, der ist angekündigt. Geil. Ja. Mhm. Oh ja, das wird echt toll. Das könnte ein großer Spaß werden. Oder sie vergeigen es genauso wie bei Man of Steel. Nein, nicht Shazam auch noch. Nicht Shazam. Shazam of Steel. Ich mag Shazam tatsächlich noch lieber als Superman. Aber ja, egal. Das fällt einem momentan auch nicht schwer. Aber ich fand, Dave Bautista heißt der. David Bautista, wie heißt der? Ja, das kommt mir. Bautista auf jeden Fall. Ich fand ihn gut besetzt. Dafür, ich meine, ich habe... die Riege an Wrestlern, die hinterher Schauspieler geworden sind, ne, das fängt ja an bei, ich glaube, Hulk Hogan und John Cena. John Cena, was hat der noch alles gemacht? John Cena hat, glaube ich, zwei Filme gespielt, die keinen Arsch kennt. The Marine hieß der. Den habe ich auch mal geguckt. Entschuldigung. Und wie hieß der? Wie hieß der in diesem Carpenter-Film? Hier They Live? Da war auch ein Wrestler. Das weiß ich nicht. Den Roddy Piper. Den kenne ich jetzt, Steffen. Ich komme nicht drauf. Du kennst den Film, oder? They Live? Sie leben, der mit der Brille? Nee. Aus den 80ern, wo in der Mitte setzt diese Brille auf. Nein, und kämpfen. Nein. Gut, kennt keiner außer mir. Super Film. ja, Dwayne The Rock Johnson hat natürlich das. Dwayne The Rock Johnson natürlich. Und Daniel Kübelberg. Was? Cruiserweight Champion Daniel Kübelberg. Daniel Kübelberg versus Rey Mysterio. Da kommt der Undertaker. Tonight. Positive Energie. Ich fand Nebula toll. Nebula war gespielt von Kieran Gillen. Die war 2 Jahre? Ich glaube 2 Jahre. Companion vom Doktor. Die hat den Companion von Doctor Who gespielt. Amy Pond. Tatsächlich dieselbe ist das? Und damals auf der Comic-Con, als dann präsentiert wurde, kam sie dann rein und lülülülü, und alle saßen sie da und Bautista, Chris Pratt, also der halt Peter Quill spielt, dann auch das eine Mädel aus Avatar, was ja Gamora spielt. Ich weiß nicht, ob Vin Diesel schon dabei saß, der im Original die Stimme von Groot macht. Das kam, glaube ich, erst später. Aber dann saß Kieran Gillen da eben und alle so, ja, und sie spielt Nebula und lalalala. Und dann sagte dann der Produzent, glaube ich, oder wer auch immer, sagte, ja, dann zeig doch den Leuten mal die Überraschung. Und dann nahm sie ihre Perücke ab und hatte da schon eine Glatze. Und alle so, what? Und dieses wunderhübsche Mädchen auf einmal dieser Glatze. Und wenn ich das angeguckt habe, desto besser gefiel mir das irgendwie, keine Ahnung. Nee, damit hat nichts zu tun. Die Information hat sich gerade auf den Kopf gehauen. Ja. Ja, das war jetzt nicht nötig, weil die Leute wissen, wie ich aussehe. Es gibt Fotos von mir im Internet. Ich meine damit, das. Ja. Die kriegt man auf den gleichen Seiten, wo es auch die Fotos von Jennifer Lawrence gibt. Und die von Britney Spears. Ach, hast du die auch gesehen? Okay. Also Kieran Gillen fand ich super. Ich meine, man muss dazu sagen, ich kenne mich jetzt mit dem Guardians of the Galaxy Universum jetzt nicht so Bombe aus. Ne? Mhm. Die Figuren oder diese Zusammenstellung an Figuren, weiß ich, die gibt es erst seit 2008. Die Guardians gibt es, glaube ich, seit 1969. Kommt das hin? Weißt du das? Ich meine, kamen die nicht aus den 80ern? Nee, die waren früher. 69 war das erste Team in irgend so Marvel Presents oder sowas. Und das waren alles so irgendwelche Space-Astronauten, Superhelden aus dem All. Hm. Und also diese Zusammenstellung an Charakteren gibt es, glaube ich, erst seit 2008. Ja, genau, das stimmt wohl. Ich weiß noch, das erste Mal, dass ich mit den Guardians of the Galaxy in Kontakt gekommen ist, war damals bei der Avengers-Zeichentrickserie. Mightiest Heroes. Ja, die ist ja noch relativ neuer. Und da war halt auch nicht die gleiche Zusammenstellung wie in dem Film jetzt. Und die trugen alle noch irgendwie diese komischen blauen Uniformen. Ja, diese blauen Uniformen sind furchtbar. Ja. Gerade wenn Groot damit rumläuft, das sieht immer total affig aus. Ja, das stimmt wohl. Hattest du jetzt schon über deine Lieblingscharaktere geredet? Ich dachte, wir reden erstmal über alle außer Rocket. Ja, okay. Möchte noch jemand über irgendeinen anderen Charakter was sagen außer Rocket? Über Ronan. Ronan hat mir sehr gut gefallen, weil er so als Fanatiker dargestellt wird, so als so eine Art Fundamentalist, Schrägstrich Terrorist. Der gehört ja der Rasse der Kree an. Genau. Und in dem Guardians of the Galaxy Universum haben die Kree lange Zeit gegen die Zandarians gekämpft. Das ist so eine Alien-Rasse, die sieht sehr aus wie Menschen. Und dann haben die halt am Anfang von Guardians of the Galaxy schon seit Jahren irgendwie einen Friedensvertrag, aber Ronan führt immer noch einen Privatkrieg gegen die Zandarians. Hm. Und das bringt die dann nachher auch später in Verbindung zu Thanos. Dass er mit denen eine Allianz schmiedet, aber zu viel will ich nicht verraten. Ich gebe euch einen Tipp, der Film geht so aus. Batman gewinnt. Seit wann ist Batman mit der Guardians of the Galaxy? Ja, kann alles. Tony Stark war mal bei den Guardians of the Galaxy. Das weiß ich. Tony Stark? Ja, Tony Stark war doch. Hat sich im ersten Heft sofort, oder im ersten Trade sofort Gamora klar gemacht, der alte Stecher. That's Tony. Und hat, glaube ich, nicht so gut abgeschnitten. Das war enttäuscht für ihn. Ja, lest alle mal Angela. Ich stelle mir gerade eine Körperei zwischen Tony Stark und Peter Quill in einer Bar vor und Gamora. Ja, gut, ich leite dann maximal Angela aus. Ja, du solltest gerade auf die Galaxy lesen. Hast du doch, glaube ich, schon. Ja, ein bisschen habe ich gelesen. Ja, dann liest du ein bisschen mehr. Es regnet, glaube ich, ne? Regnet schon? Fenster zu machen? Ja, machen wir das Fenster zu, weil es regnet gerade. Es ist gerade Scheißwetter, es ist Herbst. Es gibt in Deutschland nur zwei Jahreszeiten. Winter und Juli. Winter und nicht Winter. Winter und Juli. Weil dann können wir nämlich jetzt über Rocket Raccoon reden. Ich könnte noch ein paar Wörter... Nee, über Drax hatten wir schon geredet. Ja, ein bisschen. Da war bloß die Sache noch... was ich an Drax noch sehr interessant fand, er ist ja so auf den ersten Blick so der typische einsame Krieger und so, aber er ist halt doch noch ein bisschen anders, er hat so eine Art Autismus, dass er Metaphern nicht verstehen kann und auch manchmal nicht so wirklich so helle wirkt. Mhm. Das fand ich sehr interessant, weil ich hatte dann im Nachhinein so einen Post gelesen auf dem Forum, wo jemand beschrieben hat, dass so ein autistisches Kind mit dem zusammen war im Kino und er hat sich halt sehr mit Drax identifizieren können und das fand ich tatsächlich sehr cool. Mir ist das gar nicht so aufgefallen. Für mich war der einfach ein bisschen tump, ein bisschen doof und einfach so ein bisschen grobschlächtig. Und als du das dann erzählt hast, dass du das gelesen hattest, ist mir das durchaus ein bisschen klar geworden. Also ja, ist ein guter Gedanke. So, dann können wir aber jetzt über Rocket Raccoon reden, oder? Ja, wird mal Zeit. Rocket Raccoon in diesen Film einzubauen war mutig. Überhaupt diesen ganzen Guardians of the Galaxy Film zu machen, war mutig, weil die Figuren keinen Arsch kannte. So, selbst Comic-Fans sind mit den Guardians of the Galaxy vielleicht gar nicht so vertraut. So, bei Marvel Now ist man stark hingegangen und hat gesagt, so, wir wissen, dass dieser Film kommt, wir bauen jetzt unser Universum fast schon um die Guardians of the Galaxy auf. Die tauchen in fast jeder Comic-Serie irgendwann mal auf. So, und das war mutig, aber das war auch nur deswegen mutig oder vielleicht auch nur aus der Sicht eines Comic-Fans mutig, weil ein Kinozuschauer, der kennt ja die ganzen Figuren nicht, die da plötzlich in den Filmen auftauchen. Mein Vater hat als jugendlicher, junger Mann selber mal Comics gelesen, weiß also auch grob, was die Avengers sind. So Captain America und weiß der Geil, er interessiert sich auch für Superheldenfilme, keine Frage. Aber immer wenn ich komme, da gibt's bald einen Film von, dann sitzt er da und sagt, wer? Ne? Der weiß auch überhaupt nicht, wer die Leute sind. Das interessiert ihn auch gar nicht, der will einen guten Film sehen. So, und genau diese Entscheidung hat Marvel getroffen. Wir nehmen interessante Figuren, die gut miteinander funktionieren, die auch in den Comics gut funktionieren. Interessante Charaktere, interessant aussehende Charaktere. Charaktere, die man jetzt machen kann, wo die Special Effects auf einem Level sind, dass es nicht mehr auffällt, dass es großartig animiert ist. Ich war echt erstaunt, als ich hinterher bemerkt habe, Moment, Groot ist ja animiert. Der ist ja gar nicht lebendig. Dann gab es da irgendwann die Szene, wo sie sich am Prügeln waren und Groot so dreht sich um und ist voll am Grinsen. Ich bin voll auf einmal aus dem Stuhl gefallen. Ne? Weil ich dachte, boah, was für ein lovable Character. Also wirklich total genial. Und dann hieß es im Vorfeld, Rocket Raccoon voll animiert. Und ich dachte, oh mein Gott, ob das gut geht und wie geil das funktioniert hat. Rocket Raccoon war meiner Meinung nach der beste Charakter in diesem Film. Der hatte Persönlichkeit, der hatte Ausstrahlung. Was sicherlich auch am deutschen Synchronsprecher gelegen haben mag, der einfach auch nochmal eine Ecke dazu beigetragen hat, der Figur auch das gleiche Rotzige zu geben, wie es in den Comics hatte. Also Rocket Raccoon war mit Abstand der beste Charakter und er war nicht mal echt. So, und wenn man das hinkriegt, dass eine animierte Figur in einem Realfilm, es ist ein Science-Fiction-Film, es ist ein Superheldenfilm, wie viel dann noch real ist, ist sowieso fraglich, aber in einer Realverfilmung von einem Comic, dass eine animierte Figur da der beste Charakter wird, brillant. Kann ich nichts anderes zu sagen. Der hatte die besten Sprüche, der hatte die beste Action, der war einfach nur Kick-Ass. So, und dann frage ich mich, unter der Voraussetzung, dass Marvel einen Film macht mit einem sprechenden Waschbären, ne, lass das nicht Rocket hören, mit einem sprechenden Waschbären, dass DC es nicht oder Warner es nicht hinkriegt, einen scheiß fucking Wonder Woman Film hinzukriegen. Dass sie nicht in der Lage sind, einen vernünftigen Superman Film hinzukriegen. Oder nicht irgendwas hinzukriegen, was zumindest ein bisschen wie Batman in einem Comic aussieht und nicht wie ein überbordender Science-Fiction-Thriller. Das sage ich ja schon seit Jahren. Jeder neue Marvel-Film geht durch die Decke und DC kraucht rum. Wir machen jetzt Ryan Reynolds als Green Lantern. Scheiß Idee, machen wir trotzdem. Ich bin Jeff Johns. Den Film war gar nicht so schlecht. Aber alle anderen sehen das anders. So, jetzt rechtfertige dich. Rechtfertige dich für deine Aussage. Nur ich fand den Film einen guten Punkt. Ich meine, selbst wenn bei The Big Bang Theory da schon Witze drüber gemacht werden. Ja, du weißt schon, dass man oft auch Witze darüber macht, weil was scheiße ist. Ja. Und nur weil in einer zweitklassigen Sitcom Witze über was gemacht werden, muss es nicht automatisch gut sein. Und das habe ich gerade wirklich gesagt, ja. Weil ich glaube, nach 8 Millionen Staffeln hat sich das Konzept Big Bang Theory auch mal so langsam abgenutzt. Ich meine, dass selbst die den Film scheiße fanden. Deswegen findest du den gut? Nein. Ich meine, das habe ich damit gar nicht sagen wollen. Hast du aber? Nein. Das haben wir nicht zugehört, wenn wir das damit ist, was du hören möchtest. Liebe Zuhörer, wenn Sie in dieser Unterhaltung Lücken entdeckt haben, habe ich Tobi rausgeschnitten. Nein, also Green Lantern war ganz schlimm. Ja. Also wirklich. Das war von den Comics. Ich meine, die Comics sind auch nicht mehr so gut. Jeff Johns bastelt sich da irgendwas zusammen und der Film war dann einfach nur noch Jeff Johns, der einen ins Kino abspritzt. Ja, was anderes war das nicht. Gut. Noch irgendwer was zu Welcome to Raccoon? Ich fand's tatsächlich auch ganz interessant. Die meiste Zeit war Rocket entweder irgendwie an Leute abballern oder irgendwelche Sprüche machen, so ein bisschen Comic Relief. Aber tatsächlich hast du deine sehr finstere Seite des Charakters auch, weil er ist ja so in gewisser Weise ein Experiment. Mhm. So irgendwann hast du da kurz die Szene, wo man so seinen Rücken sieht und er hat da diese ganzen Implantate und Metallteile drin und später wird er betrunken, wo die in so einer Bar sind, beginnt er die Leute auf einmal anzukeifen, wie die den ansehen, irgendwie, dass er sich auch fühlt wie ein Freak. Da versteht man vielleicht auch so ein bisschen diese Wut oder diese Aggression, die in Rocket Raccoon steckt. Und das fand ich auch sehr interessant. Einige Leute mochten diese Szene nicht, aber ich fand die hat den Charakter noch ein bisschen tiefgründiger gemacht als nur so ein Comic Relief. Das hattest du aber bei allen Guardians of the Galaxy, bei allen Mitgliedern. Jeder hatte irgendwie, ja, vielleicht auch so Groot, der hatte so diese kindliche Unschuld. Ja. Aber jeder hatte Dreck am Stecken. Jeder hatte ein Problem. Peter Quill war die Mom, die Mutter gestorben. 5 Minuten später ist er entführt worden. Dann, weiß ich nicht, Drax Familie ist von Ronan gekillt worden. Mhm. Gamora ist die Enkelin oder Tochter, ich weiß gerade gar nicht. Sie-Tochter von Thanos. Und die Adoptivschwester von Nebula und die haben alle irgendwie echt Dreck am Stecken und tragen auch so ihr Bündel so mit sich und jeder geht damit auch anders um. Und von daher war auch diese eine Szene, wo dann wirklich Rocket dann am Boden versunken war und am Heulen war und sagte, boah, guck mich nicht so an und ich bin ja, ne, guck mich nicht so an, als wäre ich irgendwie Freak oder wie er halt sagte. Nein, das war wirklich genial, und dann saßen sie auch irgendwann in der Runde und machten dann so ihren Plan und ja, 12% ist auch schweinelustig. Und da stand er ja dann irgendwann auf und sagte, ja, jetzt stehen wir alle, 5 Idioten stehen in der Runde und großartig, also es war einfach ein unheimlich toller Charakter. Marvel hat alles, also Marvel, Disney, whatever, hat alles richtig gemacht. Ja, also definitiv. Gut. Rezitiver Sperren. Ich würde nochmal auf ein paar Sachen eingehen gerne, und zwar so Umsetzung von Konzepten aus dem Comic, die mir so aufgefallen sind in dem Film. Mir fällt zunehmend auf, dass gerade in diesem galaktischen Kosmos bei Marvel, da steckt eine ganze Menge Jack Kirby drin und das ist in dem Film auch drin. Du hast in einer Szene, ich glaube, war es der Collector, der dann irgendwann anfängt, über diese Infinity Stones dann irgendwie zu reden, ne? Ja, das... Das war der Collector, ne? Sein. Genau. Und der lässt dann so ein Filmchen abspielen über die Entstehung des Universums und erzählt dann eben auch über die Celestials und du siehst so einen riesigen Celestial über so einen Planeten stapfen und und das kommt von Jack Kirby, das alte Konzept der Eternals. Die Celestials haben das Universum erschaffen, haben die Eternals erschaffen als erste humanoide Rasse und dann die Deviants. Das sind nämlich hässliche Monster. Das ist eine alte Jack Kirby-Reihe aus den 70ern. Wenn man jetzt böse sein möchte, hat Jack Kirby in den Eternals das weitererzählt, was er vielleicht erzählen wollte in den New Gods, was er bei DC nicht mehr zu Ende erzählen durfte, aber dann ist man sehr böse. Ich weiß nicht, ich konnte es sogar nachvollziehen, da hätte ich jetzt kein Problem mit. Ja, es ist aber tatsächlich so. Also wenn hast du beides schon gelesen? Ich glaube, du hast die Fourth World noch gar nicht angepackt bei mir, oder? Du hast das durch, ne? Ich hatte die ganzen Fourth World-Bälde von dann kriegst du von mir erstmal die Eternals. Und dass man sowas schon in den Film mit reinnimmt, Marvel ist in ihren Filmen oder in seinen Filmen extrem gut, schon mal Sachen anzuteasern, die vielleicht 2, 3, 4, 5, 12 Filme weiterkommen. Das haben die immer wieder gemacht. Sachen in den Avengers sind angedeutet worden, die jetzt in diesem Film gekommen sind. Sachen in Captain America sind angedeutet worden oder aufgegriffen worden, die in Thor angebracht worden sind. Am Ende von Hulk steht Agent Coulson, war das Hulk? Ich glaube ja. Agent Coulson vor dem Hammer von Thor, ne, wie der in New Mexico abgestürzt ist und so weiter und so fort. Also die sind gut da drin, Filme wirklich dann auch zu verbinden durch kleine Elemente, Charaktere, die wieder auftreten. Tobi hat einen Zeigefinger. Ja, die haben ja auch in mehreren Filmen gesagt, so, dass dann Samuel L. Jackson oder Agent Cole, da waren und gesagt, wir machen ein Team. Also da waren ja bei Hulk und haben dann, ich glaube, mit General Ross geredet und haben gesagt, wir machen ein Team, so hört ihr das dann in jedem Film auf. Ja, das ist auf die Avengers aufgebaut. Genau, Thunderbolt Ross saß in der Bar und dann kam Tony Stark rein, ich brauche den Typen für ein Team. Und genau. Am Ende von Iron Man kam dann eben, ich glaube, Iron Man 2 kam dann eben. Schon im ganzen Film von Teil 2 darüber geredet. Ja, kam dann Nick Fury eben rein und sagte, ja, brauchen wir dich und so weiter und so fort. Und da fällt auch am Ende von Teil 1 sogar schon. Das war aber eher so, um auf den Avengers-Film hinzuarbeiten. Mhm. Da war eben dieses ganze Ausmaß, dieses Universum ja noch gar nicht klar. Und wirklich ab dem ersten Avengers-Film, wo klar war, okay, wir bauen uns jetzt in unser Filmuniversum auf, weil Marvel war sich ja selber nicht sicher, ob das überhaupt funktioniert. Die haben die ja ausgelacht. Ein Filmuniversum, verschiedene Filme, seid ihr bescheuert, das funktioniert doch niemals, alles in einem Universum spielen zu lassen und alles gehört irgendwie zusammen, funktioniert niemals. Und alle haben gelacht. Und jetzt lachen sie nicht mehr. Jetzt lachen wir. Jetzt lachen. Wir freuen uns. Ja, und DC weint, weil die kriegen es nicht hin. Genau. Ich glaube noch an euch, DC. Enttäuscht mich nicht. Ja, die werden sich ganz übel verheben. Mehr möchte ich einfach nicht sagen. Die werden sich komplett verheben an dem Filmprojekt. Ich traue denen das nicht zu, dass sie das hinkriegen, ehrlich nicht. Gut, wie gesagt, alte Jack Kirby-Konzepte ganz gut aufgebracht. Der Nova Corps war irgendwie seltsam dargestellt, oder? Ja, der Nova Corps war nicht diese Green Lantern-mäßige Schutztruppe, die man aus den Comics kennt, die dann, glaube ich, auch andere Alien-Rassen anwerben, sondern das waren nur so die Streitkräfte von diesen Planetensender, da wo die Xandarians rumrannten. War auch so ein bisschen so eine Art, wie soll ich das sagen, schon auch so ein bisschen so eine Weltraumpolizei, aber eben relativ lokal und eben nicht so. Ja, so ein. Ja, wie du gerade sagtest, Green Lantern Corps mäßig, ne? Ja, das ist ein guter Punkt. So die Sicherheitskräfte des Planeten. Was ich ein bisschen schade fand, dass Thanos nur so kurz drin vorkam. Also, dass da wirklich nur so ein paar kurze Momente eben zu sehen waren, weil der durchaus in der Lage gewesen wäre, mehr tatsächlich so darin zu tun. Was ich aber ganz schön fand, war, dass er einfach, genau wie in den Comics, da auf seinem kleinen Brocken sitzt und dann einfach mal sagt, ah, ich bin der Große und dann hole ich mir noch den Infinity Gauntlet. Und dann klappt es hinterher doch nicht. Man hat den Charakter einfach so als Marionettenspieler, so als Strippenzieher so ein bisschen eingeführt. Und das war ganz angenehm zu sehen, dass man jetzt schon anfängt, einen Charakter zu etablieren, der noch gar nicht so eine direkte Rolle spielt. Ich meine, dass es irgendwann darauf hinausläuft. Ich gehe ganz fest davon aus, irgendwann kommt auch der Infinity Gauntlet, der Film. Der muss kommen, wenn Thanos komplett integriert ist in diese Welt. Weil das ist genau der Film, den man machen möchte. Ne? Civil War vielleicht noch, aber das haben wir im Prinzip gesehen. So die erste Hälfte von Avengers war fast schon Civil War, wenn du so möchtest. Oder Kampf Iron Man gegen Thor. Erinnerst du dich? Ja, ja. Das war wie in Civil War. Das hat man eventuell schon gesehen. Also, du hast auch gar nicht genug Superhelden in dem Universum, dass ich so ein Civil War tragen könnte. Das kannst du, glaube ich, das könnte man, glaube ich, machen, wenn man Spider-Man zurück hätte, wenn man die Fantastischen Vier dazu hätte und so weiter und so fort. Daredevil. X-Men. Ja, wobei Daredevil gehört ja wieder zu Marvel. Da machen sie ja eine Fernsehserie demnächst auch von, ne? Bei Netflix, glaube ich. Ja, die X-Men sind ganz gut aufgehoben bei Fox, denke ich. Da haben wir, glaube ich, schon mal drüber geredet. Vor nicht allzu langer Zeit noch in dieser Sendung. Ja, aber wie gesagt, man merkt, dass es irgendwann darauf hinausläuft, dass Thanos eben auch eine größere Rolle spielen soll. Und ich denke, es wird oft in Infinity Gauntlet hinauslaufen. Da gehe ich ganz fest von aus. Als nächstes kommt der Age of Ultron. Möchte noch irgendwer irgendwas hinzufügen? Nachdem ich hier, glaube ich, kackendreist die Moderation übernommen habe. Eigentlich wurde soweit alles gesagt. Ich meine, wir haben den Film jetzt in den höchsten Tönen gelobt. Müssen wir den Film noch irgendwie bewerten? Möchte noch irgendwer eine Kritik üben? Kleinigkeit, weil es sieht irgendwie nicht so aus, als wenn irgendwer was Schlechtes über diesen Film zu sagen hätte, oder? Ich war enttäuscht, dass es... Was? Du warst enttäuscht? Raus! Ich war ein bisschen enttäuscht von dem von der Endszene da nach dem Abspann, weil das hat nicht wirklich einen neuen Teil des MCU einholt, wie eigentlich jeder zuvor. Ja, dann spar dir den Part mal für den Spoiler-Part auf. Da reden wir nämlich gleich dann auch nochmal drüber. Gut, dann gehen wir jetzt in den Spoiler-Part. Ich glaube, die Sendung ist danach auch fast zu Ende. Das heißt, ihr könnt auch ausschalten. Oder schaltet mal nicht aus und hört es euch trotzdem an. Nein, Quatsch. Da kommt jetzt der Spoiler-Part. Bis gleich. Excuse me, Spoiler Alert! Herzlich willkommen im Spoiler-Part. Das ging schnell. Ich weiß nicht, was ich in dem Film besonders schön fand, dass man einfach ein paar Charaktere in dem Film hatte, mit denen man nicht gerechnet hätte. Wir reden über diese After-Credit-Szene mal gleich im Anschluss, was daraus vielleicht kommen könnte. Aber worüber ich mich sehr gefreut habe, war, dass Cosmo dabei war. Der kleine Hund in seinem Raumanzug. Ja. Cosmo ist super. Cosmo ist mit einer der besten Charaktere im ganzen Marvel-Universum. Ich meine, in Nova hätte ich Cosmo kurz gesehen. Ja, also Nova ist da drin. Ja, ja. Aber wir haben natürlich jetzt in Vorbereitung auf den Film ist er wieder häufiger aufgetreten. Es gab Zeiten, da ist er häufiger vorgekommen. Momentan halt nochmal eben, weil man natürlich wusste, er kommt im Film vor. Man sieht ihn, also Nova war jetzt vor kurzem kurz da. Er war in dem 100th Year Anniversary Special zu Guardians of the Galaxy auch ein wichtiger Charakter. Wer ist Nova? Ach Quatsch, wer ist Cosmo? Erklär mal Cosmo. Das kann ich gar nicht, weil so gut kenne ich den Charakter auch nicht. Ja, scheiße. Also, das ist ein Hund. Tobi hat einen Finger. Das ist ein Hund in einem Raumanzug. Der von den Russen in einem Raumschiff hochgejagt wurde. Ja, das war Laika. Verdammt, aber das ist basiert die Rolle. Ich habe mich blöderweise vergessen zu informieren, aber ich glaube, dass Cosmo Großgrupp darauf basiert, dass die Russen haben damals der Laika noch umgeschickt, also wirklich ein Beagle, glaube ich. Ich weiß gar nicht, war das ein Beagle? Also ein Hund. Die Russen haben einen Hund in den All geschickt mit einem Raumanzug und alles ganz super und ole ole bemannte Raumfahrt. Die Leiche fliegt wahrscheinlich immer noch durchs All. Gut konserviert war ist ja Vakuum. Tierquäler. Ja, kann man nichts machen. Du willst gar nicht wissen, wie viele Affen da oben rumfliegen. So. Für die Wissenschaft. Für Asgard. Je nach Interpretation hat Cosmo mal telepathische Kräfte. Manchmal kann er sprechen, manchmal nicht. Das habe ich schon öfter verschieden gesehen auch. Er ist einfach ein super Charakter. Und dann irgendwann fliegt die Bude vom Collector eben zusammen, weil ich glaube, die machen dann diesen Gem auf, diesen Orb auf, wo das lag, glaube ich, die ganze Zeit Orb. Ne? Ja. Wo dann eben dieser Infinity-Stein drin ist und dann explodiert der ganze Laden vom Collector. Und der erste Gedanke, den ich hatte, war nicht, oh mein Gott, was passiert jetzt? Und ich dachte, oh mein Gott, was ist mit Cosmo? Was ist passiert? Wo ist Cosmo? Und dann saß der Collector dann irgendwann komplett, der Collector, das war, weiß ich gar nicht, aber irgendwann saß dann Guardians of the Galaxy vorm Laden und haben sie dann gestritten und Cosmo kommt rausgelaufen, macht seinen Helm zu und läuft einfach weiter. Ich so, ja, er hat es geschafft. Und dann kam dann irgendwann, ging es dann weiter und ich habe auch gedacht, ich habe da gar nicht mit gerechnet. Und dann gab es natürlich diese After-Credit-Szene, über die noch zu sprechen ist. Und dann sah man einen Collector in seinem Trümmerhaufen von Laden dann da sitzen und ganz in der Gespräche. Und Cosmo leckte ihm so das Gesicht ab, wie so ein richtiger Hund. Er hat leider kein Wort gesagt, muss man dazu sagen. Ne? Ja. Wieso leben die eigentlich Chips auf meiner Lego-Eisenbahn? Werden hier mit Chips rumgeworfen? Wer könnte das gewesen sein? Ja. Ich will mal keinen angucken. Ich auch nicht. Ich gucke auch keinen an. Oder liegen noch mehr Chips. Und dann hieß es dann irgendwann, willst du dich etwa von diesen komischen Typen irgendwas? Und schwenk und dann sitzt Howard the Duck. Oh. Howard the Duck. Max, wenn du schon Cosmo nicht kennst, wer ist Howard the Duck? Howard the Duck war irgendein Comic von Marvel über eine sprechende Ente. Ja, das ist total, total kurz gegriffen. Howard the Duck ist von Steve Gerber, also einem der großen Innovatoren des galaktischen Universums bei Marvel. Und Howard the Duck saß eines Tages auf dem Klo, las ein Pornoheft, da gab es einen großen Strahl. Ach nee, Moment, das war dieser schlechte Howard the Duck Spielfilm von George Lucas. Und jedenfalls wurde er dann durch einen blöden Zufall auch in den Comics dann eben in die Menschenwelt versetzt. Und was diese Geschichten eigentlich waren, waren ein wahnsinnig lustiger Blick auf Superhelden-Comics, auf Fantasy-Geschichten, also gleich in den ersten Stories wird so ein bisschen auf Conan und Elric angespielt, was ganz angenehm ist. Und danach gibt's einfach nur noch irgendwelche blöden, zweitklassigen Superbösewichter, Rip-Offs, mit denen Howard dann zu tun hat, so Captain Turnip und General Bing Bong und das sind also alles, also wirklich so ein Typ mit so einer Glocke als Kopf, Ding Dong, Ding Dong, Ding Dong und alles total bescheuert. Und Captain Turnip eben, also dann Typ, der aussieht wie eine große Rübe. Und das ist alles also ein bisschen, es ist alles absichtlich ein bisschen goofy, aber eben Howard the Duck mittendrin als ein Charakter, der einfach nicht in die Welt gehört, in der er sich gerade befindet. Und irgendwie kam George Lucas auf die Idee, er müsste davon mal einen Film drehen. Darum gibt's eben aus 1985, glaube ich, diesen Howard the Duck Kinofilm. 1986. Den ich als Kind schon unheimlich gerne geguckt habe, aber einen zweiten Teil auch ziemlich gruselig fand, weil er irgendwann aus diesem Dimensionstor, aus dem Howard kommt, dann eben auch irgendwelche riesigen Monster stapfen, die ziemlich gruselig waren als Kind für mich. Wenn man den Film heute nochmal gucken möchte, er ist tatsächlich auf Blu-ray rausgekommen. Mm. Das ist einer von den zwei Filmen, die niemals auf Blu-ray hätten erscheinen dürfen. Andere ist Man of Steel. Ja. Es gibt Gerüchte, dass Marvel wohl plant, einen Howard the Duck-Film zu machen. Warum sollte man den Charakter sonst zeigen? Vielleicht war es einfach auch nur ein Gag. Tobi wusste es, ich hatte dich gespoilert. Ja. Ich wurde gespoilert durchs Internet. Ich Max auch. Max auch. Das heißt, drei Leute in der Reihe wussten es und von den übrigen hat nur einer, also Marco, der noch eher einen Tacken älter ist, als ich tatsächlich den Charakter erkannt und sonst keiner. Das heißt, es war wirklich nur wieder einer von den Gags für die Leute, die sitzen bleiben, die wissen, wer der Charakter ist. So ein Bonbon für die Nerds. Und ich finde, es gut, dass Marvel das macht. So kleine Anspielungen zu machen, so wie, weiß ich nicht, Agent 13 in Captain America. Und dann, wer weiß, wer Sharon Carter ist? Das weißt du eben nur, wenn du die Comics noch liest oder ein bisschen weißt, wer die Avengers sind, dass Sharon Carter eben Agent 13 ist. Und die kriegt jetzt auch ihre eigene Fernsehserie demnächst, also ein paar Folgen als Spin-off von Agents of S.H.I.E.L.D. Das weißt du, wie gesagt, nur wenn du wirklich ein Comic-Fan bist. Und das war so ein typischer Fall von hier, Bonbon für die Fans. Gibt's auch irgendwelche Spoiler? Lustige Szenen. Am Ende, wo Groot sich später für die Guardians opfert. Ja. Ja, also die Endszene mit Groot, wo er sich dann für die Guardians opfert und dann denkt, Moment lang, er ist tot, aber da Groot eine Pflanze ist, kann er ja wieder zurückwachsen. Dann hat man ihn am Ende des Films da in diesen Pflanzentopf und sieht ihn dann, wie er langsam wieder von so einem kleinen Keimling dann wieder wächst. Fängt er zu tanzen. Ja, dann sieht man ihn tanzen, weil halt Peter Quill hat ja die ganze Zeit da seinen Awesome Mix. Das Awesome Mixtape, ja. Ja, das Awesome Mixtape von seiner Mutter und dann siehst du Groot da zu tanzen, wo er da in diesem kleinen Pflanzenbottich steht und Drax guckt hin und wieder mal zu ihm rüber und er steht da ganz auf. Hört dann wieder auf. Ja. Und Drax guckt weg und er tanzt weiter. Ja. Wo du gerade aus dem Mixtape sagst, du hast einen Musikgeschmack, der ungefähr auch in die Zeit passt. Wie fandest du die Musik? Also die Musik ist auch noch einer der besten Teile von Guardians of the Galaxy. Bloß schade fand ich, ein Lied, das ich im Vorfeld oft gehört habe, das ich auch durch diesen Film entdeckt habe, weil es nicht in der Kinoversion. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der Interpret heißt. Dieses Mingling Mike. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. Spirit in the Sky heißt das Lied. Na na na na na Spirit in the Sky. Ja, genau. Was ist das? Ja. Ja, keine Ahnung. Norman Greenbaum. Ah, das fand ich auch gut. Was kenn ich? Birnbaum oder so? Keine Ahnung. Norman Greenbaum. Aber das Lied kenne ich, das kenne ich schon ein bisschen länger. Norman Greenbaum. Ich fand die Musik nicht so gut. Aber es war einfach nicht mein Musikgeschmack. Das war so Popmusik der späten 70er, Mittel der 70er so, ne? Ja, so 70er, 80er. Ja, irgendwie sowas, ne? Uga Chaka, Uga Chaka. Ich fand das cool, wo der einen dann aufhatte und dann so, gib mir das zurück. Weil er dann seine Kopfhörer da hoch. Ja, genau, als er den Alien noch angelegt hat, dass er seine Kopfhörer zurückkriegt, das war schon ziemlich cool. Auch die Szene, wo Rocket sagte, ja, wir brauchen diese, wir brauchen das Auge von dem Typen. Dazu wollte ich noch was sagen. Erzähl. Ich finde das gut, weil Rocket hat halt diesen Plan. Keiner im Kino wusste, oder der den Film geguckt hat, wusste, was ist der Plan. Ähnlich wie bei Ocean's 11, so, wo dann man dachte so, was soll das? Und dann hat sich das so nach und nach so entwickelt. Eben. Ja, das war ganz schön gemacht, ja, stimmt. Ja. Und dann hat er das Auge da besorgt und dann, nee, das Bein, also er sagt doch erst das Bein. Erst das Bein und danach das Auge. Erst das Bein, dann kommt er tatsächlich mit dem Bein da an. Und sagt, warum hast du denn das Bein abgenommen? Das war nur zum Spaß. Guck mal, dann hat er dich furchtbar gehumpelt, als du ihm das genommen hast. So großartig. Ich brauche das Auge von dem Typen. Das später doch mal, ich brauche das Auge von dem Typen. Da sieht man zum einen, wie fies Rocket ist und zum anderen auch, dass er wirklich auch verdammt intelligent ist. Ich fand, also natürlich fähig als Ingenieur wohl, als Techniker natürlich, dann auch als Waffenexperte. Und als Taktiker. Taktiker. Das steht auch so in deinem Profil. Als Sackkratzer. Die Taktiker hat ja auch nicht immer geklappt wegen Groot, wo der dann einen Plan erklärt und dann müssen wir das Teil haben. Dann lass uns das doch holen. Wir können ja mal gehen, das holen. Und Groot holt das Teil einfach, weil sie für die Minute, wie Groot sich lang macht, das da wegholt und sagt, Und dann startet der Alarm, ja. Also diese Ausbruchsszene aus dem Gefängnis. Ah, da kann ja Rocket nichts. Nummer 23 von Rocket Raccoon. Das war es schon 28? Ne, er war vorher 22 Mal ausgebrochen, dann war das 23. Mal. Ich meine, es wäre mehr gewesen, aber ist auch egal. Ja. Aber du hast im gleichen Gefängnis, oder? Ne, nicht immer so verschiedene Gefängnisse schon. Er ist aus dieses Nova-Gefängnis. Über 20 Gefängnissen ausgebrochen. Das ist aber sehr diplomatisch ausgedrückt. Ja. Du fliegst eigentlich aus überall einer Wohnung. Jetzt haben wir verstanden. Das greift ja nicht witzig. Ja, dann gibt es auch gar nicht mehr so viel zu sagen über Guardians of the Galaxy. Wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt und er ist noch im Kino zur Ausstrahlungstermin, guckt ihn euch an. Der hat schon, ich glaube, ob er die Milliarde noch knackt, kann ich mir gut vorstellen. Öffnungswochenende $94 Millionen. In Amerika, international, ist er jetzt ungefähr, also zum aktuellen Stand, glaube ich, irgendwo bei $700 Millionen, die er eingenommen hat. Die Milliarde wird er noch knacken, spätestens mit dem DVD-Release. Ist da auf jeden Fall Alarm angesagt. Und in meiner Reihe von Marvel-Lieblingsfilmen unter den Top 3, definitiv. Gehört definitiv zu den besten von den ganzen MCU-Filmen. Und auf Platz 1 ist Man of Steel nicht. Vor allem von den Marvel-Filmen. Ja, von den Marvel-Filmen. Der Marvel-Film ist auf keinen Fall auf 1. Bei den DC-Filmen aber auch nicht. Gut. Ja, gut. Möchtest du noch was sagen? Nee, will ich nicht mehr. Dieser letzte Abschnitt sollte allgemein für ein Fazit sein. Achso, ich dachte, das geht aber mich sehr witzig. Coole Welt. Die coole Welt von Steffen. So, dann gehen wir jetzt ins Outro. Interessanter Charakter. Erweitert MCU. Ja, super. Kann ich auch. Outro jetzt. Norman Greenbaum. Ja, gut. Childish can't be no homegirl, drop it like the NASDAQ. Move white girls like this coke up my ass crack. Move black girls, cause man, fuck it, I'll do either. I love pussy, I love bitches, dude, I should be running Peter in Adidas with some short shorts. B-O-O-R over me, my green is where it's supposed to be. Your green is in my grocery. This Asian dude, I stole his girl and now he got that coachy beef. My dick is like an accent mark, it's all about the overeat. Wir sind bei iTunes. Ihr findet uns jetzt auch bei iTunes. Ja, ich habe meine eigenen, wie sagt man so schön, meine eigenen Grundsätze über Bord geworfen und war inkonsequent. Das kannst du besonders gut. Ja, ich bin unheimlich inkonsequent. Aber, und zwar trug es sich zu, dass der Steffen Liebschner von den Comic-Cookies auf der Comic-Community-Seite einen Artikel schrieb, der nannte sich Comics und Podcast eine Allianz. Wo er also beschrieb, das Medium Podcast und wie man es macht und welche Formen es gibt. Und er machte dann auch eine Aufzählung über deutschsprachige Comic-Podcasts. Schrieb auch drunter persönliche Auswahl und kein Anspruch auf Vollständigkeit. Das mit der persönlichen Auswahl habe ich noch akzeptiert, aber kein Anspruch auf Vollständigkeit irgendwie nicht, weil die Liste war sehr vollständig. Also da war kein Podcast drauf, den ich jetzt nicht kennen würde. Und ich auch schon mal gehört hätte, jeder Podcast bis auf unserer. Und da habe ich gedacht, also Moment, irgendwas ist da nicht richtig gelaufen, irgendwas stimmt da nicht. Wie kann da auf dieser Liste jeder Podcast stehen, außer unser Podcast? Hab das dann auch bei Twitter irgendwann angemerkt und der Breedstorm, eben auch von den Comic-Cookies und auch von der Comic-Community, schöne Grüße übrigens, glaube, dass er relativ aktiver und regelmäßiger Hörer unserer Sendung ist, sagte dann, ja, ihr müsst auf iTunes. Das ist die einzige Möglichkeit. Steffen Liebschner meldete sich noch ein, sagte, ja, ich kannte euren Podcast vorher nicht, als ich den Artikel geschrieben habe. Deswegen konnte ich ihn nicht hinzufügen. So, da war für mich der Punkt erreicht, wenn unsere Mitstreiter, sage ich jetzt mal, weil die Comic-Cookies sind keine Konkurrenz, weil wir konkurrieren nicht miteinander, wir haben eine ganz andere Sendung, als die Comic-Cookies haben. Wenn unsere Mitstreiter unsere Sendung schon nicht kennen, also die Leute, die sich aktiv mit Podcasts beschäftigen, von sich selber auch sagen, sie hören Comic-Podcasts, uns schon nicht kennen, dann läuft irgendwas falsch. Und da der Fehler nicht bei Steffen Liebschner zu suchen war, weil er konnte nichts dafür, lag der Fehler bei uns. Und so wie Breedstorm richtig sagte, wir mussten auf iTunes. Wir sind jetzt bei iTunes. Ihr könnt uns dort abonnieren. Ihr könnt uns dort auch Rezension schreiben, Sternebewertung geben. Das führt nur weiter dazu, dass wir noch schneller die Weltherrschaft an uns reißen werden. Das hat der Breedstorm schon gemacht, hat uns eine sehr schöne 5-Sterne-Bewertung gegeben, die ihr euch da auf unserer iTunes-Seite auch mal durchlesen könnt. Wenn ihr es möchtet, wäre auch schön, wenn ihr uns mal eine schreibt. Müssen nicht unbedingt 5 Sterne sein, können auch nur 3 sein, aber alles unter 2 wird ein Prügel bestraft. So. Was? Wir wissen, wo ihr wohnt. Weil ihr habt uns bei iTunes abonniert, wir können euch zurückverfolgen. Ihr seht die NNNSA. So, aber der wird's auch gebracht. Ansonsten gibt's nicht mehr so viel zu sagen. Ja, doch eine Sache noch. Ich hatte das immer in der letzten Sendung am Ende schon mal erwähnt. Spendet uns bitte Auphonic-Bearbeitungszeit. Wir haben uns zusammen überlegt in den letzten Tagen, dass wenn ihr uns Auphonic-Zeit spendet, dass ihr dann auch einen Themenvorschlag machen könnt eben. Und wir haben gesagt, wir sammeln diese Themenvorschläge in so einen Pool, wählen dann selber 3, 4, 5 Themenvorschläge daraus aus, je nachdem, wie viele da sind, und stellen die dann hinterher zur Wahl. Das heißt, wenn einer jetzt vorschlägt, ja, geht doch mal raus und klaut Kleinkindern den Lolli oder, weiß ich nicht, hilft der Oma über die Straße oder macht darüber einen Podcast oder rettet die Wale, dann stellen wir diese 3 Sendungen eben zur Wahl und ihr könnt dann voten, welche Sendung wir davon tatsächlich produzieren. Umfang ungefähr 1 Stunde, so wie ihr es von den Spezialsendungen gewohnt seid. Wie ihr uns erreichen könnt, erfahrt ihr in den Shownotes zu dieser Folge. Die Shownotes findet ihr wo, lieber Max? Auf, Entschuldigung, auf, Kyle Baker! Nerd. .plasticman.com Ich hab grad einen Durchhänger. Ja. Sag schnell. Ich finde das auf nerd.blogsport.eu. Oh, ja. Da findet ihr alle unsere unsere Kontaktdaten und so weiter und so fort. Auf nerd.kalbecker-plasticman.com. Alles nur halb so wild. Dann kommt nämlich jetzt noch ein bisschen Musik und dann ist die Sendung vorbei. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tobi ist ja auch noch da. Was? Ihr kommt nicht hier rein. Weiß ich auch nicht. Wer ist denn reingelassen? I was living the life. Yes, I was having so much fun. I was winning awards. I didn't even know I won. And just in case you can't tell, all of that went straight to hell when I was kidnapped by some Afghan guy who made me build a missile or I would die. I got a magnet in my chest thanks to this guy wearing a vest who dies, but I am able to give them all the boot. With the fire I can shoot from this really kick-ass suit. I can also fly for like 8 seconds, but after some improvements using robotic tools, I was able to make the suit way more cool. Then I got rebellious. Obadiah Stane got jealous and he stole my heart in a completely non-gay way. In a completely non-gay way. And so I killed him. I've been living in a third world country, which is kind of ironic since I'm trying not to get angry. I've been working in a bottle factory, then I got discovered and tracked down by the military. Then back in New York I found my girlfriend, I destroyed a helicopter. And then this guy got jealous of me, deja vu. And then he became a muscly freak too. Kinda wish I had killed him. Exposed back, and now that everyone knows that I'm a superhero and hammer tech blows, my life is great, nothing can go wrong. Oh wait, some Russian guy wants me to die, and so I killed him. Okay, I lied. Russian went on to work for hammer tech. I found a crossword puzzle on my neck, and so I threw a party, and I really partied hardy until Brody came in, kicked my ass, and stole my suit. And now the Russian guy has drones, and I'm pretty much all alone. Since Pepper abandoned me, Brody's a war machine, my chest is killing me, so I invent a new element, shaped like a triangle, and then I killed that Russian guy. In the land of Asgard, God, I'm about to be king until I disobey my father, which kind of screws up everything. Stripped of powers, banished to earth, hilarity ensues. I get arrested by S.H.I.E.L.D. and I fall in love with a Jew. While I'm gone, Loki takes over Asgard. Without my powers, killing this giant Cyclops thing is really hard. Through the power of Odin's tear, I get my powers back, and now I have no choice but to counter Loki's attack by killing him. Kind of, not really. I wanted to be an American soldier, but instead they gave me the cold shoulder. They thought I'd get killed easily just because I have a few health difficulties. So to save myself the embarrassment, I partake in a dangerous experiment that gives me biceps, pecs, and abs. I can also run slightly faster, so I go murder some Nazi bastard led by a guy who's named Red Skull for some reason. So I killed him right before crashing into the Arctic and freezing over for several decades. I wake up in the future where I have to adjust to seeing black people sitting in the front of the bus. And so just when I think that this is all a bad dream, this black guy tells me about joining a team. Didn't kill the abomination. Yeah, Bruce, what the hell was that about? Well, my girlfriend told me not to. Pussy. The portal opens. Loki's army attacks. Insert fight scene. We have each other's backs. Rather suspenseful. Since Tony almost dies, Loki is stopped. Thanks to Thor, Captain America, Hulk, Iron Man, and these guys. And so we killed him! Well, we didn't kill him, we just sort of beat the shit out of him. So we beat the shit out of him! Ich habe gehört, dass jemand sich bewegt hat, aber ich habe nur bla bla bla bla bla gehört.